Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats bei Wrestling-Infos.de. Clash in Paris steht unmittelbar bevor. Wenn alles glatt geht, kommt dieser Podcast am 28. August 2025, roundabout 22 Uhr. Das heißt, viele von euch werden den Podcast, wenn ihr ihn hört, vor besagter Show schauen. Also wird es auch ein Preview-Podcast werden. Natürlich die ein oder andere News wieder gibt es zu verarbeiten, die im Vorfeld über den Äther gegangen ist. Es ist eigentlich eine, die so ein bisschen eher so Richtung Klatsch und Tratsch und wie philosophieren wir uns da in die Zukunft weiter durch, auch in Bezug auf laufende Gerichtsverfahren. Aber wir wollen da wirklich nicht tief rein, sondern eher so einen kleinen Seitenblick, sag ich mal, bringen. Dann werden wir uns ein paar Gedanken über die Shows machen und über das WWE-Produkt im Allgemeinen. Ihr kennt das ja, Chris und ich trennen das relativ selten und lassen uns da treiben, wohin der Wind uns weht. Und dann haben wir noch ein bisschen Pin or Kickout. Die Userschaft war sehr fleißig, uns mit interessanten neuen Fragen zu versehen. Ich habe noch keine mir angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass auf YouTube viele Posts mit Pin oder Kickout angefangen haben. Also weiß ich, da haben wir auch noch einiges abzuarbeiten. Die nächsten 90 Minuten bis 2 Stunden sollten uns also relativ entspannt von den Lippen gehen und in eure Ohren gelangen. Und ich freue mich, dass er wieder an meiner Seite ist, um das mir alles zu bewerkstelligen. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch auf die Ausgabe. Haben mir so ein bisschen die Karte angeschaut und eigentlich so mit Namen wie John Cena, CM Punk und Roman Reigns klingt das ja eigentlich nach einem sehr großen Event und einem Event, das viel verspricht, aber im Moment noch wenig pulsierende Adern bzw. Adrenalin in mir, aber meistens ändert sich das irgendwie nach unseren Gesprächen und da freue ich mich dann doch auf das Event. Bin gespannt, ob wir das nochmal hinbekommen und was unsere generelle Meinung ist. Wir haben ja so ein paar Themen noch nebenbei, auf die ich mich sehr freue und ja, können wir direkt reinstarten. Starten wir direkt rein. Wir haben gesagt, wir wollen uns mal eine News vorab rauspicken und das machen wir jetzt auch. Es ist, wie gesagt, nur in Anführungszeichen eine Randnotiz, aber eine, ja, vielleicht ganz interessante, vielleicht auch nicht ganz interessante. Wir wollen darauf eingehen. Vince McMahon ist 80 Jahre alt geworden. Soweit so, ja, interessant oder auch uninteressant. Man wünscht ja eigentlich allen Menschen zum Geburtstag nichts Schlechtes und dann wollen wir auch da auf jeden Fall uns da anschließen und erstmal nichts Schlechtes wünschen, wozu auch, ja, das muss ja nicht sein. Was juristisch da passiert, wird man dann sehen und solange wir da noch nichts Näheres haben, bleiben wir beim Stand der Dinge. Interessant ist aber, dass ja die juristische Aufarbeitung von diversen Verhaltensweisen von Vince McMahon immer noch in der Schwebe ist, das wird auch noch ein bisschen dauern, Stichwort General Grant, Brock Lesnar, Videos, sexuelle Ausbeutung oder was man da alles gehört hat, war bei uns auch schon ein paar Mal Thema, möchte ich jetzt hier nicht rein. Fakt ist, dass diese juristische Auseinandersetzung immer noch schwelt, immer noch in der Schwebe ist und man nicht so genau weiß, wie es ausgeht. In dieser Situation feiert Vince McMahon also seinen 80. Geburtstag und er begeht ihn nicht nur, er erlebt ihn nicht nur, nee, er hat ihn wirklich gefeiert in einem gewissen Kreis. Und interessant ist tatsächlich, oder für manche mag es vielleicht interessant sein, wer sich dort das Stelldich eingegeben hat auf Vince McMahons Geburtstagsparty. Nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, waren dabei der Undertaker, was, glaube ich, kein wirklich überraschen sollte, John Cena war dabei, JBL, Sheamus, Drew McIntyre, The Miz und Maryse, Titus O'Neil und Bruce Pritchard hat man wohl auch gesehen bei der Party. Das ist ganz interessant. Also gerade so Worker wie John Cena, finde ich, ist vielleicht eine Erwähnung wert, wobei es wirklich überraschend auch nicht ist. Also man kann sagen, ja, schon überraschend, denn John Cena im Woken Hollywood hat ja doch durchaus was zu riskieren und zu verlieren, wenn er sich jetzt medial, zumindest nicht geheim, auf der Geburtstagsparty von Vince McMahon blicken lässt, bei dem juristisch ja, wie gesagt, einiges im Argen ist und wer weiß, was dann da moralisch hinten raus noch passiert. Ja, man weiß ja, was die Medien, wenn der mediale Mob losgelassen, mit bestimmten Leuten machen können, wenn bestimmte Schlagworte fallen. Das muss man mal sehen. Das ist also etwas, was vielleicht dagegen spricht, dass John Cena zu dieser Party hätte gehen sollen. Andererseits, warum es vielleicht gar nicht so überraschend ist, John Cena gehört zu denjenigen, und das ist bemerkenswert, wir haben es ja auch ein paar Mal angesprochen, die Vince McMahon medial, nachdem die Klage losgetreten ist und McMahon von allen Ämtern ja zurückgetreten ist, wurde, nennt es wie ihr wollt, also der wäre nicht freiwillig gegangen, das ist glaube ich kein Geheimnis, da wurde schon das ein oder andere Gespräch mit Vince geführt, das kann man glaube ich sagen. Aber John Cena gehörte zu den Leuten, die im Zuge dieser juristischen Auseinandersetzung und des Rücktritts von Vince McMahon sich nicht medial gegen Vince McMahon gestellt haben, sondern eher diplomatische bis nette Worte für Vince McMahon gefunden hat. Also das Wort Dank ist relativ häufig in John Cenas medialen Äußerungen vorgekommen, sodass er jetzt vielleicht dann nicht völlig überraschend bei dieser Geburtstagsparty ist. Bei JBL mag man auch drüber philosophieren können. The Miz und Maryse, gut, The Miz wird ihm durchaus einiges zu verdanken haben. Und Titus O'Neil ist immerhin beim Greatest Royal Rumble gut hingeplumpst. Also keine Ahnung, was da für eine Rolle spielt. Aber auch da heißt es, Titus und Vince, die sind gar nicht so weit weg voneinander. Father of the Year und so weiter. Titus war jetzt nie so in der Uppercard, aber nach allem, was man so wahrgenommen hat, da ist jetzt auch kein böses Blut, sodass es auch nicht so überraschend vielleicht ist. Chris, also völlige WWE-Isolation sieht anders aus, auch wenn Töchterchen und Hunter und Nick Khan sich nicht haben blicken lassen. Ja, ich glaube, ganz gut zusammengefasst, eigentlich ist vielleicht bei vielen die Frage, dass es nicht so überraschend ist. Ja, auch sehr klar und deutlich gemacht worden. Also Undertaker, JBL und John Cena haben das ja oftmals auch öffentlich preisgegeben. Cena, glaube ich, der mit Undertaker, der, glaube ich, am meisten immer rausholt und seine Liebe gesteht. Schau, bei mir ist das Thema, ich versuche mich immer hineinzuversetzen in alles Mögliche, aber hier kann ich es einfach nicht. Wenn ich irgendwie das gleiche, die gleiche Schablone auf meinem Freundeskreis lege, und da habe ich natürlich auch bessere und schlechtere Freunde oder die ich weniger mag und mehr. Wenn sowas im Raum steht, weiß ich auch nicht, ob ich da irgendwie dann öffentlich sagen würde, du, ich liebe dich und ich verdanke dir alles. Aber ich kann mich hier echt nicht hineinversetzen, denn Cena und Undertaker verdanken ihm schon irgendwo so sehr, sehr viel. Vor allem John Cena mit der WWE. Ich glaube, ohne WWE kriegst du solche Rollen auch nicht. Ja, er macht das auch gut. Aber trotzdem bleibt bei mir schon so das Interesse und auch das Hinterfragen, vor allem bei John Cena, der ja auch mit Leuten zusammenarbeitet, die in Hollywood einen großen Namen haben, und in Hollywood bist du mittlerweile sehr schnell gecancelt. James Gunn, Zack Snyder und wie sie alle heißen, dass der ja auch kein Geheimnis draus macht, ja. Und eine schnelle Google-Research für alle, die vielleicht Vince McMahon nicht kennen, da kommst du halt schnell zu sehr unschönen Themen, Sachen. Jetzt nicht nur das mit General Grant. Also da ist ja die Liste bei Vince McMahon ist sehr, sehr groß. Ja. Klar, Unschuldsvermutung und alles, aber wenn sowas im Raum steht, finde ich das super spannend, dass du quasi auch als aktives Mitglied des Rosters zu einer Party gehst, wo du weißt, dass da was ans Licht kommt. Gibt's auch ein Gruppenbild, da waren alle sehr glücklich und das ist auch sehr schön, klar. Man soll ja irgendwie auch glücklich sein im Leben. Aber wenn du weißt, dass im Moment dein Chef, sag ich mal, Nick Khan, Triple H, dort nicht hingehen kann, will, das ist so die Frage, die ich mir stelle, weiß ich nicht, ob ich da einfach sage, du, hier ist eine Geburtstagskarte, Vince. Aufgrund der Umstände, glaube ich, wäre es aber für mich gescheiter, da mich fernzuhalten. Ja, keine Ahnung. Also ich ist super unglaublich schwierig. Trotzdem finde ich es sehr, sehr spannend, wie öffentlich damit umgegangen wird. Ja, ich denke auch in Amerika ist das vielleicht so auch eine andere Mentalität, denke ich. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht sind wir hier einfach auch nüchterner in Europa, Mitteleuropa, keine Ahnung. Dennoch, vor allem für Hollywood, Das schöne Wort Vogue wird ja jetzt auch sehr oft herumjongliert. Bin ich tatsächlich bei Cena unglaublich fasziniert, weil er ist generell jemand, wie er sich ausdrückt, und er hat ja auch was im Hirn. Er ist ja unglaublich talentiert und charismatisch. Lässt sich da nicht lumpen, sagen wir mal. Und irgendwo respektiere ich das auch. Kann eigentlich immer nur fasziniert einfach diese Sachen mir anschauen und abwarten, ja, was da am Ende rauskommt. Dennoch eine so super spannende Geschichte, die ja eigentlich nicht so spannend ist, ja, 80. Geburtstag, da feiern ein paar Kollegen miteinander, vielleicht machen wir auch mehr draus, als es wirklich ist am Ende. Aber dass Triple H, Nick Khan und Stephanie sich davon fernhalten, hast das mit TKO zu tun? Falls ja, wieso haben die anderen kein Verbot? Oder wissen die mehr? Oder weiß ich nicht. Also total interessant, diese zwei Seiten von aktive Familie und Leute, für die du super viel getan hast, auf jeden Fall, denen du einen Karriereweg ermöglicht hast, der wahrscheinlich ohne ihn nicht möglich gewesen wäre. Also diese zwei Seiten dort zu sehen, ist tatsächlich, glaube ich, eine Rede wert und finde ich immer noch sehr faszinierend. Also was bei diesem Thema das Interessante ist, dass du jetzt auch ja ein, zwei Mal zu Recht, finde ich, betont hast, was ich einleitend ja auch angedeutet hatte, die Grundsituation, die hier besteht. Man muss, glaube ich, oder anders gesagt, alle, die zu dieser Geburtstagsparty gegangen sind, müssen sich dieses Risikos ja bewusst gewesen sein. Das heißt, alle müssen im Worst-Case-Szenario die Option zumindest für möglich gehalten haben, dass am Ende vor Gericht Vince McMahon ganz schlimme Sachen nachgewiesen bekommen wird, dass es eine mediale Kreuzigung dieses Mannes geben wird und dass er zur Persona non grata gestempelt wird. Die Dokus könnt ihr euch alle ausmalen, die wurden ja auf der Netflix-Doku bei Vince McMahon schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung das gehen kann. Da geht's dann in den medialen Schlamm. Für Vince. Und zwar so tief runter, also dann wollen die einen vielleicht auch vernichten. Also ihr wisst ja, was man hoch, es gibt bei South Park eine super Folge, wo Britney Spears von Paparazzi quasi fertig gemacht wird. Also da kann man so ein bisschen fühlen, was passiert, wenn die sich auf einen einschießen. Das wird jeder von denen, der da war, irgendwie im Hinterkopf gehabt haben. Und trotzdem sind sie hingegangen. Und das ist das, was Chris meint, was so spannend ist, was ich auch so spannend finde, ist das echte Loyalität? Ist das, sie können nicht anders? Ist das menschliche Verbundenheit? Ich finde das, oder wie du sagst, vielleicht machen wir daraus eine Mücke in Elefanten. Das kann ja natürlich auch sein. Und wir wollen da auch jetzt kein Überthema draus machen, aber so eine kleine Randnotiz, sagte ich ja einleitend, ist es vielleicht tatsächlich wert, zumal John Cena jetzt auch in Paris wieder zugegen ist. Ja, der war ja auch bei der Europa-Tournee dabei, wird in Paris worken, das heißt, der jettet mal hier und da hin und her. Also er hat ja auch schon ein bisschen was auf sich genommen, um mal zu Vince rüber zu hüpfen. Das ist alles ganz interessant, finde ich. Und wir werden mal gucken, was passiert. Im Zweifel passiert nämlich gar nichts, wie Chris schon sagte. Ist jetzt ja auch nicht so spannend. Aber an diese Geburtstagsfeier kann sein, dass sich manche daran erinnern werden, wenn bei Vince McMahon irgendwie eine üble Verurteilung anstehen sollte, auf zivilrechtlicher, weiß der Geier, was auf strafrechtlicher Ebene noch kommt. Und dann wird auch ein John Cena vielleicht zum Gespräch gebeten werden, einer seriösen oder unseriösen Zeitung. Gut, John wird nur mit, sag ich mal, ausgewählten Blättern sprechen. Und dann wird es da bestimmt auch Talkshow-Fragen geben. Man darf gespannt sein, was dann passiert. Aber dass der Taker die Stange hält, das ist nicht überraschend. Bei John Cena ist es in der Tat bemerkenswert. Und auch das hast du schön gesagt, woke ist ja ein Wort, das ja auch schillernd wahrgenommen wird zum Teil in der heutigen Zeit. Und mal gucken, wie es da weitergeht. Ich würde jetzt mich auch weitermachen wollen, es sei denn, Chris, du hast noch das ein oder andere zu diesem Thema abschließend zu sagen, da will ich dich in keiner Weise zurückhalten. Nee, ich denke, wir können direkt weitermachen. Wir machen direkt weiter. Moment. So, und wir gehen rüber zu Clash in Paris Und ich finde, das ist wieder so mega WWE. Also, ich musste zuerst bei dem Foto von Clash in Paris, beim Poster, muss ich erst mal gucken, wer das sein sollte. Also, habe ich zuerst gar nicht erkannt. Das ist wohl Roman, habe ich aber auch nur erkannt, weil Roman Reigns da unter seinem Konterfei direkt steht. Und wenn man sich das Bild da so ein bisschen genauer anguckt, es sieht so ein bisschen aus wie Vincent van Gogh, hätte ich beinahe gesagt. Also so ein bisschen diesen Vincent van Gogh-Style. Und ich weiß nicht, ob, gut, bei WWE ist ja eh alles egal, aber ich weiß nicht, ob WWE vielleicht so ein bisschen nicht mitbekommen hat, dass Vincent van Gogh eigentlich Niederländer war. Aber was soll der Geiz? Ist ja eh alles Europa und ist alles England und ist egal. Ja, wir sind auf einer, wie Chris schon sagte, was die Kartbesetzung angeht, auf einer hochbesetzten Show unterwegs oder auf dem Weg zu einer hochbesetzten Show. Und es müsste sich wirklich riesig anfühlen, aber genau wie Chris schon sagte, ich fühle das derzeit nicht. Und das ist interessant, weil die Weeklies auf europäischem Grund, also da haben die Fans, insbesondere in Irland, schon richtig, also Stimmung gemacht. Und trotzdem, Chris und ich sind noch nicht so richtig drin. Vielleicht kommen wir rein in das Thema, wie Chris sagte, wenn wir durch die Matchcard gehen. Und wir fangen mal an bei dem Match, das mir Herr Wikipedia als erstes hier vorschlägt. Es ist ein Match, das viele lange Zeit gar nicht auf dem Schirm hatten, weil eigentlich prädestiniert war für diesen Pay-Per-View ein ganz anderes. Stattfinden wird Becky Lynch gegen Nikki Bella um die Women's Intercontinental Championship. Angedacht war Stephanie Vaquer gegen Naomi um die Women's Championship. Nun ist Naomi ja in froher Erwartung und wir wünschen alles erdenklich Gute und drücken die Daumen. Da kann sie natürlich nicht antreten. So, nun war die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir irgendwie vakieren, was immer wir mit dem Gürtel? Machen wir ein Turnier? Lassen wir neuen Contender aus Baldovern, der dann gegen Stephanie Vaquer antritt? Man hat nichts dergleichen gemacht. Man hat einfach mal das Match still und heimlich gestrichen und durch Becky gegen Nikki ersetzt. Darüber wollen wir mal sprechen. Ich habe im Vorfeld mit dem guten Julian gesprochen, ob er vielleicht Bock hätte, heute beim Podcast zu dritt mitzumachen. Er hatte tatsächlich Lust, allerdings ist er heute arbeitstechnisch verhindert. Aber er wollte so gerne euch an den Gedanken teilhaben lassen, die er jetzt nicht zu diesem Match hat, aber in Bezug auf die Women's Division hat. Er hat schon mal angedeutet und er hat mir eine Sprachnachricht über WhatsApp geschickt, die ich hier jetzt abspielen möchte. Also Zack Attacks Gedanken. Ihr habt ihn ja vor zwei Ausgaben auch zweimal gehört bei uns, in Bezug auf eine andere Paarung im Women's-Bereich, die es jetzt nicht auf die Card geschafft hat. Mal schauen, hier ist er. Hallo liebe Podcast-Freunde. Leider schaffe ich es heute nicht dabei zu sein, aber weil ich es vor zwei Wochen mit dem Andi mal angesprochen hatte, die Storyline um Io Sky und Rhea Ripley, es ist doch wirklich mittlerweile eine herrliche Love-Story, die sich da anbahnt. Und ich bin gespannt, ob wir in den kommenden Wochen im WWE-TV noch ein bisschen Lesbisieren zwischen den beiden sehen werden und welche Rolle könnten Asuka und Kairi dann auch spielen. Wir sind auf jeden Fall gespannt und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim weiteren Podcast und hoffentlich mal auch bald und tschüss. Ja, das war der Julian. Chris, dieses Match ist jetzt nicht auf der Card. Es glüht schon so ein paar Wochen im Hintergrund, mal mehr, mal weniger Hintergrund, mal auch ein bisschen mehr im Spotlight vor sich hin. Wrestlerisch fand's das mit Io und Rhea ja schon richtig gut. Aber wenn man sich mal so anguckt, was da jetzt so in diesen Backstage-Segmenten oder auch in den In-Ring-Segmenten passiert, also also Rhea ist ja nun mit Buddy Murphy zusammen. Und Io hat ja, glaube ich, auch so ein On-Off-Ding oder weiß ich gar nicht, irgendwie gab es ja auch Riesenprobleme, könnt ihr bei Wikipedia mal nachgucken, auch ein bisschen Stress mit ihrem Ex oder wieder, ich glaube im Moment Ex-Freund. Bei Stephanie ist das ja noch alles viel tragischer mit ihrem Ex-Kerl. Da reden wir über versuchten Mord, was da gelaufen ist. Aber auch wenn Rhea safe vergeben ist, ist Rhea nicht sogar verheiratet? Klar, sind die nicht sogar mittlerweile nicht nur engaged und spouse, sondern sogar schon married? Kleinen Moment, das prüfe ich. Warte mal, Rhea. Ah, das ist ja die deutsche Version von Wikipedia. Das ist ja der letzte Husten. Ich brauche die amerikanische Version. So, jetzt. Da kann man immer noch schön den Familienstand sehen. Nee, spouse, married 2024. Also Rhea ist sogar verheiratet. So, wenn wir das jetzt wissen, bin ich ganz begeistert, weil da muss es großartiges Storytelling sein. Chris, irgendwas scheint da zu funkeln zwischen den beiden. Interessanter Verlauf eines Paares, die im Ring so unglaublich gut harmonieren, wenn es um Wrestling geht, und offenbar harmonieren sie auch bei Backstage-Segmenten. Ich glaube, das ist so irgendwie ein Thema bei Rhea. Dadurch, wie sie sich anzieht, auch bei den Matches und wie sie sich ergibt in ihrer, also in ihrem Charakter, ist es, glaube ich, etwas, das natürlich internetmäßig gut immer wieder mal eskaliert, ja. Und ich glaube, die männliche Welt, denen gefällt es. Und vielleicht hat die WWE oder Triple H sich gedacht, das nutzen wir ein bisschen für uns aus und deuten solche Geschichten mal an, wenn es sonst im Moment nichts gibt. Und das ist natürlich weit hergeholt, aber ich deute auch ein bisschen ein Problem der Women's Division an, dass so eine richtig gute Story im Moment nicht wirklich am Laufen ist. Das höchste der Gefühle ist eben solche Andeutungen in einer noch immer Post-PG-Ära, wo dann plötzlich vielleicht die alten Fans nochmal aufhorchen und sich denken, ist wieder die alte Zeit, die gute alte Zeit wieder da. Bezüglich dieser beiden und Kairi und Asuka, ich finde das auch wieder höchst überraschend, für welche Akteure man sich entschieden hat. Es sind ja noch immer so die Überreste von unserem Damage Control, und da ja kommt immer noch mehr Aufmerksamkeit für mich für solche Segmente auf, aber es ist da noch gleichzeitig die Trauer, weil man einfach merkt, dass da definitiv keine Rückkehr mehr zu erwarten ist. Und so wie man sie einsetzt, ist für mich auch wenig, für mich persönlich Unterhaltung gegeben. Ich hätte mich da tatsächlich mehr auf die Möglichkeit gestürzt, dass man einfach sagt, okay, Naomi fällt aus, Stephanie hat dieses Match, Io und Rhea sind sowieso großartig und sie hatten das letzte Titelmatch, machen wir einfach ein Triple Threat Match draus, und dann, glaube ich, hättest du einen absoluten Banger auf der Card. Warum man Vaquer komplett rauslässt, ist für mich echt, da fühle ich gar kein Verständnis. Ich finde es unglaublich schade, weil ich auch hier denke, man, da hast du jemanden, der von den Fans ganz gut aufgenommen wurde. Du hast einen Spot quasi, den alle feiern. Du hast eine unglaublich charismatische Frau, die sehr jung und frisch ins Roster gekommen ist. Und du hast ein Pärchen, in Anführungszeichen, mit Rhea und Io, die sorgen da für 5-Sterne-Matches wie am Fließband, wenn du sie nur lassen würdest. Und mit Stephanie, glaube ich, hätte ich da gar keine Sorgen gehabt. Warum man sich dagegen entschieden hat, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt nicht wirklich mich viel informiert, um ehrlich zu sein. Warum man ist auch nicht viel rausgekommen, okay, glaube ich. Aber das, was mich auch so immer bei solchen Sachen enttäuscht, man steht sich irgendwie so selbst im Weg, ohne einen großen Grund, weil sie hat sich das erarbeitet bei Evolution mit der Battle Royale, und jetzt wurde sie komplett rausgenommen. Das ist halt für jemanden wie mich irgendwie so, der ein Fan ist von solchen Qualifikationsmatches, weil wir uns ja immer aufregen, dass man random einfach Number One Contender ist oder Contenderin, dass sowas dann halt wieder weniger Wert hat, ja, weil du dir nie sicher sein kannst. Klar, diese Schwangerschaft kam irgendwo überraschend, Aber es war ja schon vor, weiß nicht, 3 Wochen die Gerüchte auf und sie wird ja schon vorher WWE informiert haben. Die wird jetzt nicht so einfach plötzlich zu Triple H gehen und sagen, ja, keine Ahnung, das funktioniert nicht mehr, weil ich denke mal, da kommt ein Kind, es wird ja alles überprüft ständig, weil ist ja natürlich ein hohes Risiko, wenn sie schwanger da im Ring kämpft. Dass man da zu nichts mehr kommt und Stephanie rauslässt, finde ich überaus tragisch. Und gleichzeitig bei Rhea und Io, so gut die Matches sind und so sehr sich wahrscheinlich die Männerwelt auf ihre Segmente freut, so sehr irgendwie bin ich tatsächlich so auch wieder irgendwie im Unverständnis darüber, dass man nichts für die beiden hat, großartig. Das ist irgendwie auch nur eine Andeutung von irgendetwas, ja. Es ist bei Dominik, bei Liv, bei Rhea, hattest du wenigstens irgendwie etwas, wo du sagst, ja, okay, so eine Art Love Story, dort ist dann Grundlage, in dem Dominik und Rhea so lange miteinander herumgetan haben und dann hat Liv ihn quasi verführt und alles. Nicht jedermanns Sache, aber da habe ich mir gedacht, ja gut, ist eine Story, die aufgebaut wurde. Ja, man hat sich ein Skript von Jerry Springer geschnappt und es umgesetzt. Hier, und das ist für Rhea's Karriere so ein Virus, der sich mitschleppt. Sie ist kurz im Hoch und dann kommt sie in diese Zwischenfäden, nenne ich sie, die kein A und kein B haben und definitiv kein Z. Und das finde ich so schade. Und wenn du so eine Möglichkeit hast, die sich ja wirklich, das ist ja für das Gericht alles schon zusammengeschnitten, das Öl steht bereit, der Ofen ist an, macht einfach das Triple Threat Match. Niemand hat was dagegen. Keiner sagt irgendetwas gegen dieses Match. Und so fehlen jetzt alle drei. Und eine hat sich einfach einen Spot sogar schon erarbeitet und war auf der Card. Finde ich nicht so gut. Finde ich sehr, sehr schade und enttäuschend. Ja, also ihr seht schon, den Chris kriege ich mit schlüpfrigen Lesbisiergeschichten überhaupt nicht animiert. Er weigert sich und geht dann gleich elegant schon zur Matchanalyse oder zur Matchbesprechung. Ist auch völlig richtig, da wollten wir ja sowieso noch hin. Also, ich will trotzdem noch kurz einen Satz dazu sagen. Also entweder sind Io und Rhea unglaublich super Profis, was sie beide zweifelsohne sind. Punkt. Ich glaube, sie sind einfach unglaubliche Profis, weil was die da so an Gesichtsausdruck und an Selling und an miteinander worken, diese Story, an den Tag legen, das ist schon super. Die haben, glaube ich, einfach unglaublich Spaß und manchmal klickt es eben, manchmal nicht. Und bei denen, finde ich, klickt es also großartig. Da bleibt so ein bisschen was hängen. Und hätte ich nicht gedacht, dass das derart interessant wird mit den beiden. Und Julian ist ja ganz Feuer und Flamme, wie ihr gehört habt. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und er hofft dann ja auch, dass Asuka und Kairi Sane auch ein bisschen mitmachen. Mal gucken, was da noch emotional passiert. Was das Match angeht, bin ich auch bei Chris. Ich verstehe nicht, warum man jetzt Stephanie Vaquer da rausgenommen hat aus dieser Kiste. Es kann eigentlich nur den Grund geben, dass WWE auf die Schnelle nichts eingefallen ist, was sie mit der Women's Championship jetzt machen sollen. Was natürlich auch merkwürdig ist, weil ein paar Tage hatte man ja doch schon Zeit gehabt dann. Aber vielleicht will man sich da ein bisschen Zeit nehmen, noch ein bisschen mehr, um irgendwas auszudecken, denn Stephanie Vaquer wäre ja im Match um die IC Championship dann auch unter Wert rausgegangen, weil sie sich ja ein Titelmatch verdient hat. Und das müsste man storyline-mäßig irgendwie dann hinschreiben. Man hätte jetzt ein Triple Threat machen können um die goldene Anlass. Das wäre dann auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Und nun mag das vielleicht eine Erklärung dafür sein, dass man Vaquer komplett von der Card genommen hat. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, von denen wir jetzt nichts wissen. Aber was den Overlist-Faktor angeht, ist Stephanie Vaquer ja eine von den Damen, die ja, sag mal, das heißeste Eisen im WWE-Damenfeuer sind, muss man sagen. Auch heißer als Becky Lynch, finde ich. Ich finde, was den Freshness-Faktor angeht, kann da wirklich nur eine mithalten, das ist Roxanne Perez, die derzeit, finde ich, auch, also für mich, also Roxanne gehört Raw, hätte ich beinahe gesagt. Ich übertreibe ein bisschen. Ich weiß gar nicht, Stephanie Vaquer, die ist ja auch gar nicht so häufig da. Wo ist die? Ist sie auch bei Raw, ne? Stephanie gehört zum Raw-Brand, wenn ich, oder ja, sie gehört zu Raw eigentlich. Auch zum Raw-Brand, ne? Genau, richtig. Aber sie, das ist ja auch genial. Also willst du was gelten, mach dich selten. Das scheint bei Stephanie auch unglaublich gut zu funktionieren. Also ich wäre auch heiß auf Stephanie Vaquer gegen Roxanne Perez. Ich, also Chris sagt schon, beim Booking ist es mit der Women's Division derzeit jetzt nicht überragend, aber was das Potenzial angeht, Chris, finde ich, ist die Division so stark wie lange nicht im Moment. Da ist richtig Musik drin und ich hoffe, dass man da auch jetzt langsam was macht. Jetzt Nikki gegen Becky, das ist nochmal so der letzte Tango, hätte ich beinahe gesagt, den man hier nochmal rausholt. Ach ja, in Paris, der letzte Tango in Paris, ich glaub's nicht. Ich als alter Cineast hau hier die Sprüche raus, auch wenn ich's gar nicht will. Ist das nicht mit Marlon Brando? Klar, Moment, der letzte Tango in Paris. Das wollen wir doch jetzt mal kurz verifizieren. Der letzte Tango in Paris, Marlon Brando. Ja, auf mich ist doch Verlass. Ich wollte doch gerade sagen. Ey, wow, sind wir stark. Denn? Ja, also ich habe diverse Schwächen. Filme sind eine davon. Und ja, da war auch der Pate Teil 1 oder 2. Auch das will ich jetzt wissen. Ich habe übrigens letztens Barbie geguckt. Und da 72 war der Pate. Ja doch, die erste Hälfte fand ich sogar richtig, richtig stark. Die zweite geht so, aber Ryan Gosling ist, finde ich, auch sehr, sehr großartig in diesem Film. Und jetzt in der zweiten Hälfte übernimmt Ryan Gosling quasi mit dem Patriarchat das Barbie-Land. Yeah. Und müssen alle Jungs, müssen dann die Mädels irgendwie belehren darüber, dass und warum der Pate der beste Film aller Zeiten ist. Es ist unglaublich, wie man da mit den Männern so schön ins Gericht geht. Und ich glaube, ich habe den Film sogar eine Woche nach seinem Startdatum gesehen. Und wie fandest du ihn? Ich fand ihn gut, ganz ehrlich. Kann man sich anschauen. Ich fand, finde ich auch. Also die erste Hälfte fand ich sogar großartig, zweite stinkt ein bisschen ab, aber ich finde, er ist deutlich besser, als man denken könnte. Und er ist auch deutlich besser, als das IMDb-Rating vermuten lässt. 6,9, das ist ja wohl ein Witz. Besser. Da passt der Metascore von 80 doch ein bisschen besser, das denke ich auch. So, also zurück von den Filmen zu dem WWE-Alltag. Ja, Becky Lynch, wie gesagt, macht die Europa-Tour mit und geht so ein bisschen in die Schlagzeilen. Also Chris und ich waren uns einig, die Promo in Irland, das war wirklich gut. Es war zwar sogar richtig gut, finde ich. Es war zwar eine Standard-Heel-Promo, aber A, mit welcher Leidenschaft sie das rausgeknallt hat und B, was sie da auch so für süße Spitzen gesetzt hat. Die waren zwar billig, aber die waren süß. Sie hat zum Beispiel gesagt, ihr solltet mich hier mal ein bisschen mehr jetzt würdigen, denn übrigens, ich bin auch New York Times Bestseller-Autorin. Ja, hier James Joyce und wer hat noch das Bildnis des Dorian Gray gemacht? Oscar Wilde. Hier James Joyce und Oscar Wilde. Also diese Bratzen waren nie auf der New York Times Bestsellerliste, diese Loser. Ja, das finde ich irgendwie ganz geil. Mal kurz das intellektuelle Heiligtum Irlands da zerstört und sich selbst drüber gesetzt. Das war wirklich gut, was Becky da gemacht hat. In Birmingham gab es dann so ein bisschen Backfire, weil sie Ozzy so ein bisschen hochleben lassen wollte als das einzig Gute, was je aus Birmingham gekommen ist. Und er war schlau genug weg zu gehen. Gab es ein bisschen Backfire von, ich glaube, Kelly Osbourne war nun definitely not amused und hat gesagt, Birmingham würde, was hat sie gesagt, würde auf dich pissen oder so ähnlich. Also doch sehr deutliche Worte, die sie da gewählt hat. Und bei WWE ist man jetzt peinlich berührt und gedenkt, sich zu entschuldigen. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Also Becky, eine großartige Promo, eine, wo man jetzt drüber streiten kann. Chris, wir wollen da jetzt nicht irgendwie so eine Ozzy Osbourne Family und Becky Lynch und WWE-Kiste draus machen. Da ist jetzt viel zu viel heiße Luft drin. Das glaube ich, nur wirklich nicht wert. Aber trotzdem, Becky gegen Nikki fühlt sich an wie ein Letdown, wie du schon sagtest, ne? Ja, also du hast ja schon die Möglichkeiten präsentiert oder wir haben darüber gesprochen. Der letzte Tango, ich finde das irgendwie so passend. Wenn du das irgendwie in unsere Überschrift für die Folge einbringst, wäre das natürlich genial. Ich versuche. Weil letzter Tango irgendwie auch von einer Ära oder von zwei Äras, die WWE ja lange geprägt haben. Nikki Bella noch von der Divas-Ära, aber da hat man schon gemerkt, okay, es wird endlich quasi auch der Fokus auf Wrestling gesetzt bei der Frauendivision und Becky Lynch von der Four Horsewomen-Ära, die lange, lange, lange dominiert hat und ja da auch nicht viel anderes quasi zugelassen hat in den Championship-Titeln, aber trotzdem die Tür geöffnet hat. Und jetzt haben wir ein Roster, der ist ja vollgespickt und das ist so eine neue Ära und leider kommt es mir so vor, als würde Triple H WWE mit dieser Ära im Moment noch nicht so umgehen können. Und das ist unglaublich schade, weil allein der das mögliche Match Roxanne Perez gegen Vaquer, boah. Also das ist so, wo du sagst, noch in alten Pay-Per-View-Zeiten, dafür zahle ich die, keine Ahnung, 15 Euro, keine Ahnung, wie das war bei der Premiere oder Sky oder wie auch immer. Ja, ich glaube 15, 20 wären es gewesen. Ah, aber 30 vielleicht sogar, da muss man schon ein bisschen was droppen, ja. Holy, okay. Aber gut, ich bleibe bei meinem Argument, damit es ein bisschen mehr Kraft bekommt. Dennoch, sage ich mal so, irgendwo wird es einen Grund geben und ich habe so die Hoffnung, dass Triple H oder WWE einfach sie so lauwarm hält, alle, wie sie heißen, und irgendwie, irgendwann muss ja auch quasi Bella und Becky zur Seite gehen und eine neue Generation dranlassen, und dann glaube ich, bin ich sogar überzeugt davon, dass vor allem Roxanne Perez sicherlich ein langer, langer Faktor werden wird. Becky gegen Nikki, ein Match, das natürlich aufgrund der Schwangerschaft von Naomi jetzt relativ schnell auf die Karte gekommen ist. Man hat Storyline-mäßig sich nicht so lumpen lassen. Du hast die Promo schon angesprochen, die in Irland war großartig. Ich finde, Becky macht gerade so ein Oldschool-Heel, was ich sehr gut finde, so sich wirklich hochleben lassen. Und dann läuft man im Main-Event panisch davon aus Angst. Also besser geht's nicht. Irgendwie weniger ist mehr. Das hat mir sehr gut gefallen. Das mit Ozzy kann ich mich dazu nicht äußern, weil ich irgendwie, ja, weiß nicht, gab schon Schlimmeres im WWE-Fernsehen, würde ich sagen. Aber okay. Und Nikki, ja, ich habe damals mich eigentlich auf das Match gegen Liv Morgan sehr gefreut, weil sie da richtig rausgehaut haben. Das hier hat mich weniger jetzt beeindruckt. Die Paarung ist relativ frisch und wenn ich sie mir anschaue, ist da für mich auch irgendwo Interesse drin. Das muss ich zugeben. Es passt irgendwie. Ich bin jetzt nicht komplett enttäuscht, aber es ist halt irgendwo eine Nikki Bella, die in ihrer Prime schon für mich nicht die beste Wrestlerin war. Sie war okay. Jetzt ist da ein bisschen, sind da ein bisschen Jahre vergangen. Und Becky, Becky ist immer natürlich, ich finde Becky eine gute Wrestlerin. Wenn ich aber so nachdenke, kommt sie für mich nicht mal in der Nähe von Io Sky und Rhea Ripley. Das ist irgendwie mir jetzt so bewusst geworden. Ich traue Becky Lynch, glaube ich, nicht mal so ein Fünf-Sterne-Match zu, auch wenn ich gegen Bianca Belair bei Mania wirklich begeistert war von, es war WrestleMania 38. Aber deswegen, das hier ist für mich eine Punktlandung bei so 3, 3,5 Sterne. Und ich finde es auch gut, dass der Titel, der Women's Intercontinental Titel, hier eigentlich ganz gut im Moment behandelt wird. Also für mich hat er auf jeden Fall einen Wert auch gewonnen. Das ist sehr, sehr positiv. Also finde ich hier jetzt nicht so viele negative Geschichten und schaue mir das Match definitiv mit Interesse an. Da muss ich schon sagen, dass ich hier nicht so enttäuscht bin. Nee, ich glaube auch, dass das wird in Ordnung. Also es ist, glaube ich, so diese Art von Match, in das ich reingehe, das gucke ich mir jetzt mal an. So, das lassen wir mal auf uns zukommen und gucken dann, was passiert und wie es ausgeht. Über einen Satz habe ich gegrübelt von dir, ob dass Becky gegen Io und Rhea deutlich zurückfällt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich glaube, Becky ist nach wie vor eine, die in the Zone gehen kann, so wie Lotte auch. Und es gab ja diese Lotte-Matches mit Becky. Bei einem war Asuka noch dabei, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, die einfach in dieser Zone eben waren und out of this world, war richtig stark. Ich glaube, dass Becky mit Rhea da hingehen kann und gerade in Triple-Threat-Matches auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da die 4,5 Sterne bis 5 Sterne, wenn alles passt, auch mit einer Becky-Beteiligung durchaus hinbekommst. Aber ich glaube, dass jetzt gerade auf dem jetzigen Level ihrer Karriere, dass die anderen tatsächlich da einen Tick besser sind. Da bin ich bei dir. Ob sie so krass zurückfällt, das wird sie uns vielleicht ja zeigen. Ja, vielleicht gibt's dann ja nochmal diese Matches mit den absoluten Überfliegern. Und hatten wir nicht sogar schon Becky gegen Rhea? Das hat uns doch mega umgehauen. das war Rhea gegen Charlotte, oder? Ja, nee, unsere Zopffrau auch. Bianca. Bianca, das war auch mega. Oder war das Bianca gegen Becky? Nee, Bianca gegen Becky war doch so geil. Ja, WrestleMania 38, glaube ich. Genau. Das war unfassbar gut. Also Becky hat diese Matches, ne? Die kann sie auch noch. Und ich würde da gerne, tatsächlich, Becky nochmal gegen Rhea, gerne mit Io, gerne mit Bianca, gerne mit Stephanie, gerne mit Roxanne. Also ich glaube, da ist noch was. Das ist noch so ein Mix, der noch frisch sein kann. Ja, schauen wir mal. Nun hatten wir in dieser Paarung eben quasi drei Sachen drin. Einmal Julians Fantasien, dann ein Match, das nicht stattfand und jetzt kurz das Match, das stattfinden wird. Und damit können wir weitergehen zum nächsten Match. Roman Reigns gegen Bronson Reed. Bevor ich dazu was sage, und ich kann viel dazu sagen, möchte ich aber nichts sagen, weil ich gerne Chris hören möchte. Wir haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen. Chris, erzähl mal bitte. Das war nicht im Skript, ja? Nein, das war nicht im Skript. Ich freestyle jetzt mal. Wenn du willst, kann ich auch anfangen, aber das klingt dann wieder so, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie ein Gefühl und ich will wissen, was du sagst, ob mein Gefühl passt. Nee, gerne. Ich fange gerne an. Roman Reigns, also wir haben schon angesprochen, wenn Roman Reigns auf der Karte ist, ist ein Big Deal mittlerweile, weil er ja doch eher sich rar macht und er hat ja unglaublich starke Jahre hinter sich und das war echt, ich habe da wirklich das genossen, das war große Unterhaltung und wir haben ja seine Rückkehr zum Big Dog ein bisschen gespürt. Jetzt hat er wieder eben eine Promo gehabt, hat die Show eröffnet und keine Ahnung, für mich hat sich irgendwie nicht so viel verändert. Ich merke schon noch so den Tribal Chief, aber dieses Face-Gimmick steht ihm für mich überhaupt nicht. Bronson Reed ist natürlich für ihn ein unglaubliches Match. Also ich glaube, Roman Reigns ist tatsächlich jetzt in einer Karrierephase, wo es nicht so viele Einzelmatches mehr gibt. Also ich sage jetzt nicht eine Handvoll, aber weiß nicht, hat er noch so 10 Gegner in seiner Karriere Einzelmatches? Also ja, auf jeden Fall sind es jetzt Einzelmatches, werden besonderer sozusagen von ihm, ne? Genau. Also ist das eigentlich so ein bisschen ein Kompliment für ihn, weil es sind besondere Matches und vor allem für Bronson Reed, der ja jetzt in einer Gruppierung ist, über die wir noch sprechen werden. Ist das natürlich krass. Die Fehde dahinter ist, dass Bronson Reed die Schuhe von Roman Reigns sammelt. Ich bin hier nicht so begeistert, wie ihr seht. Es ist aber für mich dennoch so ein Match, wo ich einfach mal schauen will, was man sich überlegt bei WWE. Ich gehe mal von einem Roman Reigns-Sieg aus, weil es schon egal ist. Das Stable für mich hat keine Chance mehr. Dazu komme ich später noch. Aber ich finde es ganz süß, wie Heyman sich hier auch abrackert für Bronson. Ja. Also Heyman ist ja irgendwo noch so, das ist ja noch immer gut, also Tribal Thief und wer ihn so nennt, das ist ganz, ganz süß. Aber für mich ist der Fokus sehr auf Roman Reigns, weil ich irgendwo noch sehr giere nach dem alten Tribal Chief und langsam kommt so die Gewissheit, die verhängnisvolle Gewissheit wie bei Damage Control, dass die Sache wahrscheinlich vorbei ist. Ja, ich irgendwo hänge ich mich noch an Cody Rhodes gegen Roman Reigns Teil 3. Da müsste er ja eigentlich so die Heel-Rolle einnehmen, aber wahrscheinlich machen sie Face gegen Face. Dann hänge ich mich ein bisschen an The Rock, aber dann erinnere ich mich an dessen Terminkalender, der ja nicht sehr viel übrig lässt. Und dann wird für mich klar, dass WWE im Moment wahrscheinlich sich denkt, wenn er mal Zeit hat, lass mal ihn einfach so mit den Fans interagieren, die haben ihn ja sehr gern. Und hier ist dann das, was die WWE verkennt. Man hat ihn gern, weil er so gut war in dem. Und nicht, weil er wieder den Big Dog auspackt. Ich glaube auch, dass es im Moment keinen Unterschied macht, weil die Fans in der Halle so wohlwollend sind und alles akzeptieren. Aber irgendwie habe ich mir schon beim SummerSlam schwer getan. Dann war es ein Tag Team Match, das gut war. Ich tue mich hier wieder schwer und es wird... ich denke auch ein gutes Match. Weiß ich noch nicht, muss ich noch überlegen. Aber alles in allem ist doch so Ernüchterung drin, weil ich doch in Roman Reigns viel mehr sehe als ein Midcard-Match in Clash in Paris gegen einen Mann, der halt seine Schuhe sammelt. Und das finde ich dann doch einen herben Abfall nach einem Main Event Match bei WrestleMania mit The Rock und Cody und Seth, das über 3 Jahre aufgebaut wurde. Das ist ein harter Abstieg. Ja, nach den Höhen ist alles ein Fall. Das ist richtig. Also wenn man zu hoch fliegt, dann schmilzt das Wachs und dann stürzt man manchmal ab. Aber so tief fällt Roman ja nicht wie Icarus, glaube ich. Icarus war, glaube ich, der zu hoch geflogen ist. Aber ich habe dich deswegen sehr gern diese ersten Worte sprechen lassen wollen, weil ich mir gedacht habe, dass wir hier ähnlich fühlen und wir tun es tatsächlich. Ich bin hier so ein bisschen zwiegespalten, weil die 4 Jahre Tribal Chief waren für mich, sag ich wirklich so, dass das Beste, seit ich wieder mit Wrestling gucken angefangen habe. Da hat sich Roman mit Heyman rausgearbeitet, da waren die Storys mal großartig, mal solide, aber richtig ätzend war es eigentlich nie mit dem Tribal Chief. Und wenn man irgendwann mal was ganz toll gern gehabt hat, dann erinnert man sich auch sehr gerne an dieses ganz toll gern gehabte zurück. Und so ist es bei Roman. Und ich glaube auch, dass das Match gut wird, weil Roman ist zwar jetzt, wie Chris schon sagte, ein paar Etagen niedriger jetzt eingeordnet worden. Er zehrt so ein bisschen vom Tribal Chief Gimmick, das zunehmend, finde ich, faded. Das sieht man und fühlt man auch. Tolle Zusammenfassung. Er zehrt von dem übrig gebliebenen Tribal Chief. Ja, also er lebt so ein bisschen von der Vergangenheit, hätte ich fast gesagt. Denn wenn man sich nämlich die Promo anguckt, die er bei SmackDown gehalten hat, ich versuche es jetzt mal diplomatisch auszudrücken, die war nicht gut. Die war langweilig. Man ist fast dabei eingeschlafen, wenn er gesprochen hat. Er hat davon gelebt, dass die Fans ihn immer und immer wieder gefeiert haben. Und er hat Phrasen gedroschen. Ja, er hat gesagt, oh, schön, dass ich wieder da bin. Und ich erinnere mich, es ist genauso laut wie früher. Ja, geil. Und dann kam irgendwie Heyman und dann sagte Roman irgendwann nur, hey, dump es. Ich so, ach Gott, oh Gott, mehr hast du nicht zu bieten. Also wirklich, das waren Phrasen, die er gedroschen hat. Es war langweilig. Es war okay, du hast jetzt noch die Chance, hier rauszukommen und so, entschuldige dich und dann ist vielleicht alles wieder gut. Das war Big Dog Gedröhne pur, was Roman da rausgeholt hat. Und es ist der Big Dog, der ab und zu mal den rechten Zeigefinger in die Luft renkt und ein Tribal Chief Theme hat, das leider auch für Chris und mich nicht mal ansatzweise so gut ist wie das erste, obwohl es ziemlich ähnlich ist. Es sind nur Details, die geändert worden sind, aber die haben es echt runtergerockt. So, und das tut mir dann auch weh, weil Roman, ich habe ihn wirklich jahrelang ätzend gefunden, genau genommen waren es 5. Und ich fand ihn 4 Jahre großartig, von 2020 bis Mania 24. War doch 24, oder war es 24, genau, 24. Und ja, jetzt ist er so ein Jahr irgendwie so mittendrin und nicht richtig dabei. Und ich möchte ihn noch gern haben, hab ihn auch noch gern, weil Tribal Chief und so. Aber das verblasst langsam. Trotzdem wird das Match, glaube ich, gut. Allein schon, weil ich Bronson irgendwie mag. Chris und ich fanden Bronson ja immer so als Overachiever ganz gut. Und das ist ein Overachiever. Das ist wirklich, jede Woche habe ich das Gefühl, verfestigt er sich, geht ein kleines bisschen höher noch vom Standing. Aber wir wissen alle, er wird fallen. Er wird irgendwann fallen. Ich habe jetzt mit den Jungs im Wrestling-Quartett vorhin auch gestern nochmal drüber gesprochen. Der wird irgendwie nächste Woche Montag, glaube ich, erscheinen, der Podcast. Der ist ja jetzt schon körperlich auf, hat er ja auch im Interview gesagt. Er hat jetzt schon Probleme und das bei seiner körperlichen Statur, bei den Spots, die er nimmt, der wird sich aufreiben und der wird irgendwann mit einem goldenen Handschlag verabschiedet werden. WWE wird sich hoffentlich ein Stück weit um ihn kümmern, aber ewig wird das mit Bronson nicht gut gehen. Und deswegen freue ich mich über alles, was bei ihm funktioniert. Freue mich, dass er dieses Match bekommen hat. Ich glaube nicht, dass er es gewinnen wird, wobei auch das ist gar nicht mal unmöglich, wenn da irgendwie Breaker oder so eingreift. Du willst ja Breaker gegen Roman aufbauen. Klammer auf, eigentlich wäre dieses Match hier das Richtigere gewesen, aber schauen wir mal. Also irgendwie ist das alles nicht schlecht, aber es fühlt sich nicht mehr so frisch an wie damals. Und die Promo bei SmackDown war wirklich eine ganz, ganz böse Frechheit, fand ich. Belanglos, das ist das richtige Wort. Es war blass, es war richtig blass. on Reigns, würde man sagen, bad day at the office. So ungefähr fühlte sich das. Ja, Chris, ich glaube, das nächste Match stellt sich genauso einfach auf, wie man da wenig drüber sagen muss. Sheamus gegen Rusev, good old fashioned Dannebrog Match. Das heißt, wir werden hier einen fröhlichen No-DQ Hardcore Street Fight immer auf die, wie die deutschen Fans singen, auf die Fresse. Und also sie müssen ja auch was zeigen, ja. Also Sheamus ist safe. Sheamus ist auf einem wir haben ihn alle gern, Legendenstatus, freuen wir uns, solange wir ihn noch sehen. Wir wissen ja nicht, wie lange er noch da ist und wir mögen ihn ja. Rusev hat noch ein paar andere Pläne, der will beweisen, dass er jetzt beim zweiten Run aber richtig durchstartet. Und ich glaube, wir alle wissen, es wird nicht passieren. So, und deswegen glaube ich, sind ja beide Brawler und sie werden es auch ernst meinen. Sheamus, weil es sein Stil ist, Rusev, weil es sein Stil ist und er auch noch was beweisen möchte, glaube ich. Die beiden mögen sich privat ja auch, zumindest wenn man so den Bildern in den sozialen Medien glauben darf. Kurz bevor Rusev wieder zu WWE kam, haben die beiden ja in Sheamus Bar, glaube ich, ordentlich einen gehoben. Ist ja auch schön. Ja, Chris, ich glaube, what you see is what you get, oder? Mhm. Nee, perfekt zusammengefasst. Beiden haben schon ein paar Matches gehabt bei Raw. Und für Rusev, du hast schon gesagt, ich glaube, das könnte uns ein gutes Match bescheren. Der wird natürlich jetzt zeigen wollen, wenn du die Chance bekommst auf der Card. Ist ja sehr selten für ihn wahrscheinlich. Dann wird er was zeigen und das wird halt das, was wir gern haben. Einfach super stiff. Ja, erinnert mich irgendwie an Sheamus gegen McIntyre und wo Gunther noch drin war. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Hardcore-Elemente drin. Und darauf freue ich mich. Haben ja auch eine League of Nations-Vergangenheit. Das heißt, kannst du wunderschön erzählen. Deswegen tipptopp. Das ist so das perfekte Match für so ein C-Pay-Per-View. Das ist perfekt. Mitten in der Show kannst du sowas reinknallen, weil du weißt, sie werden nicht enttäuschen. Also Und die Fans werden es feiern. Oh ja, ich glaube auch. Ja, ja. Nicht nur, weil das nach WWE-Sicht alles Franzosen sind, ja. Europäer, sagen wir es mal so, und dann langt das ja schon im WWE-Universum. Deswegen, ich freue mich auf dieses Match tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Und vor allen Dingen, die Europäer mögen es dann ja auch gerne stiff und ja, ordentlich brawlig und so. Das ist das Klischee, das WWE davon hat und es ist ja auch was dran. Und wenn dieses Match irgendwo richtig durchstarten kann, dann genau hier, wo wir uns befinden. Das glaube ich auch. Die Franzosen werden da die Show sowieso vom ersten Match an entführen. Mhm. Eigentlich müsstest du Randy noch bringen, damit die Fans sich freuen, dass sie das Theme singen können. Er ist ja auch drüben, ja. Also Randy war ja auch Gegenstand der Weekly und hat Sheamus ein RKO verballert, der auch ganz süß aussah eigentlich. McIntyre. Ja. Was habe ich gesagt? Sheamus, Entschuldigung, McIntyre, true. Ja klar, Logo, war McIntyre, der auch sehr schön blöd geguckt hat dabei. Also eigentlich müsstest du das Theme irgendwie noch unterbringen. Mal gucken. Ja, wohl nicht Main Event, aber aus Sicht oder hoffnungstechnisch vieler, vielleicht der Showstealer. Seth Rollins als Champion, er hat ja auch seine Heavyweight Rollins Championship jetzt wieder. Er war der sie zum ersten Mal tragen durfte und er ist der sie auch jetzt wieder hat. Gegen CM Punk, der sie zumindest ein paar Sekunden halten durfte, bis Rollins sie ihm wieder weggenommen hat beim SummerSlam. Gegen Jey Uso, der immer noch over ist und man schmiedet das Uso-Eisen, solange es heiß ist. Und L.A. Knight, den man storyline-mäßig da reingebracht hat, was ganz gut war, der hier so ein bisschen, weiß nicht, er wirkt fast wie der den Pin fressen muss. Also mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich hier fühlen soll, muss ich gestehen, weil das ist alles irgendwie, also man kann sagen, es ist sehr vielfältig, diese Paarung. Rollins ist ein Techniker, ist ein starker Worker, ist das Workhorse der Liga und ist ja der selbsternannte Locker-Room-Leader. So, CM Punk ist der Veteran, er ist over, war früher sehr stiff, kann auch immer noch in Ansätzen stiff sein, aber er ist auch ein bisschen älter und langsamer geworden. Jey Uso kann eigentlich gar nichts, außer durch die Gegend hüpfen. Also ich übertreibe jetzt böse. Natürlich kann der was, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber er ist jetzt nicht der feinste technische Klinge-Worker. Er ist ein Tag-Team-Worker, hat da auch seine absoluten Stärken mit Jimmy. hat uns in Singles-Matches früher bei Roman 2020 ein-, zweimal sehr überzeugt, hat danach dann auch das ein oder andere Mal ordentliche Matches gehabt, aber er ist eben nicht der feine Techniker. Er kann in so einem Match vielleicht glänzen, weil es eben Four-Way ist, da wird es den einen oder anderen Spot geben, könnte ihm in die Karten spielen. Und dann L.A. Knight, das ist auch keine 20 mehr, hüpft zwar immer behende auf die obersten Turnbuckles und macht dann da seine Sachen, aber wenn man sich das mal so anguckt, es ist zwar sehr, ja, verschieden, also man könnte abwechslungsreich sagen, aber es ist hier definitiv nicht die Garde der jungen Wilden. Also die sind mittlerweile alle über 40. Ich glaube mittlerweile Rollins auch, oder ist er noch 39? Kurz vorm Prüfen. Nee, er ist noch 39, pardon. Er ist noch 39, also er ist der Jungspund hier. Punk ist mittlerweile 46. Ich glaube, Jay ist auch 40 oder 41. Er ist 40 geworden, der gute Jay. Und L.A. Knight 42. Also das ist jetzt nicht das, was wir vom Fatal Four-Way eigentlich als Zutatenmix im Idealfall erwarten. Das sind meistens die jungen Wilden, die da wirklich hingehen, wo es knallt. Aber ich glaube trotzdem, dass die mit ihrer Erfahrung und ihrer Qualitäten ordentliches Fatal Four-Way erzielen können. Ich glaube, Chris, das ist mein Eindruck. Ich muss es auf mich zukommen lassen. Ich will es jetzt nicht verdammen. Ich will es auch nicht hochjubeln. Also ich fühle es nicht. Vielleicht fühle ich es im Laufe der Show. Was fühlst du denn? So Fatal Four-Way Matches muss man aufpassen. Ist so ein bisschen ein Cheerleader-Effekt, weil man irgendwie sofort davon ausgeht, okay, das wird super, das wird schnell, das wird Popcorn-Wrestling. Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, so wie du es jetzt auseinandergenommen hast, ist da die Gefahr, dass man sich zu viel erwartet. Und das will ich nicht. Dennoch habe ich Lust auf dieses Match. Keine Frage. Was ich WWE hochhalten muss, was man schon noch immer in der Triple H-Ära sehr gut macht, ist, dass man Long-Term Sachen erzählt. Ja, du hast ja die Hauptfeder, um die es wahrscheinlich auch geht, langfristig auch überbleiben wird, ist die zwischen CM Punk und Seth Rollins. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo sie den Payoff machen wollen. Ich weiß nicht, ob Survivor Series so groß genug ist oder ob sie es dieses Jahr einfach größer aufziehen wollen als ein mögliches Match der beiden oder ob sie es sogar bis nächstes Jahr auf Mania irgendwie ziehen. Was wir beide von Seth halten und von dem Stable, glaube ich, haben eh alle schon genug und wissen eh schon, deswegen lasse ich hier mal die Worte sein und sage einfach, okay, das ist Long-Term Storytelling, das ist schon ziemlich krass. Habe ich davon genug? Ja. Haben die beiden gute Chemie? Ja. Ist es die beste Chemie? Nö. Bei Jay finde ich eigentlich ganz, ja, also ich bin kein Fan, weiß auch jeder. Was ich ganz gut finde, ist, dass er so ein bisschen interagiert mit Roman. Der sagt, du pass auf CM Punk und dann verpasst er ihn den Superkick. Also sind so ein paar Twists in der Geschichte drin. So ein Heel-Jay, den man andeutet, wird auch nicht passieren. Das wäre jetzt ziemlich blöd auch von WWE, denn wie du schon richtig gesagt hast, er funktioniert. Die Entrance, Leute machen gern mit, kaufen seine T-Shirts. Und LA Knight ist ja auch schon sehr lang mit diesem Stable in einem Konflikt. Also hat er ja auch so seine Daseinsberechtigung. Ja. Und Seth ist Seth. Also gehe ich mal, ist das eigentlich eine gute Kombination? Man hat dann eigentlich ein ganz ordentliches Match auf die Beine gestellt, wo es nicht random ist, warum die Leute drin sind. Dass wir mit der Hälfte davon irgendwie nichts anfangen können, ist halt ein bisschen bitter. Und dass die andere Hälfte schon etwas sehr alt geworden ist, ist auch bitter. Und dann ist eben so dieses Problem bei einem Fatal Four-Way Match, dass man, oder bei diesem Fatal Four-Way Match, dass man sich nicht zu viel erwarten darf, ja. Dennoch glaube ich, hier wird's gut. Also, ich bin schon irgendwo in der Vier-Sterne-Erwartungsebene. Und wahrscheinlich mache ich da gleichzeitig auch einen Fehler. Es wird Eingriffe geben, klar. Der Fokus ist auf dem Stable von Seth und man wird ihm den Titel ja auch nicht wegnehmen, weil ich eben glaube, dass man das Ganze mit, also man wird wahrscheinlich auch irgendwie CM Punk wieder betrayen. Man wird ihm, wahrscheinlich wird er den GTS gegen Rollins zeigen, dann wird Breaker ihn rausziehen oder Heyman wird den Ref rausziehen. Dies, das, Pipapo und LA Knight wird den Pin dann fressen nach einem Stomp von Rollins. Gehe ich mal davon aus. Man hat eh alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Es ist halt im Moment für mich wenig Feuer drin. Das Stable ist zu schwach. Es hat einfach keinen Impact. Bis auf einen guten Cash-In fand ich in dem Stable im Moment nichts gut. Und daher rührt halt so für mich ein bisschen Desinteresse. Aber man darf halt so nicht herangehen. Ich möchte irgendwie an dieses Match herangehen und ich möchte, dass es ein gutes Match wird. Und Fatal 4-Way ist selten, das ist schon so ein Match, das garantiert dir Action. Und deswegen, glaube ich, kommen wir hier gut durch. Was auf uns beide wartet, ist halt die Zukunft, nämlich Seth als World Heavyweight Champion. Und da müssen wir durch, genauso wie mit Cody Rhodes. Und das ist halt so ein bisschen bitter, weil wie bei den Damen, glaube ich auch, dass bei den Herren nicht so viel besser möglich ist tatsächlich, aber es wäre besser und spannender möglich. Davon gehe ich absolut aus. Aber im Moment hat man sich so entschieden und dann schauen wir mal, was bei diesem Match passiert und wie man langfristig Punk gegen Rollins aufbaut. In Klammer gesetzt, das ist das, was ich glaube, was WWE machen will. Vielleicht machen sie auch was ganz anderes, aber daran glaube ich zumindest. Ja, Punk gegen Rollins musst du ja nicht aufbauen. Die sind ja seit Jahren quasi im Aufbau begriffen. Ne? Also das Ding ist ja, jederzeit kannst du es auf den Weg bringen. Das, findest du es eigentlich gut gemacht, diese Long-Term-Fehde? Ja. Es ist so, ich finde es, also man muss objektiv sagen, es ist nicht schlecht. Also sorry, dass ich dazwischen grätsch. Gerne. Ich finde es ja eigentlich nicht schlecht, wie sie es machen, weil Rollins hat am Tag 1 gesagt, ich werde alles geben, um dir dieses Leben hier so schlecht wie möglich zu machen und ich werde dich um jeden Titel bringen. Und ist schon stringent. Das finde ich nicht so schlecht, aber trotzdem fehlt mir was. Ja, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir beide mit Rollins nicht viel anfangen können und Punk auch übel abgebaut hat bei uns, seit er der TKO-Fanboy oder Guy geworden ist. Aber ich finde auch, es ist aber auch nicht so geil erzählt. Also es ist gut von der Grundinszenierung, so würde ich es mal sagen, aus den Gründen, die du gerade dargelegt hast. Aber es wirkt irgendwie nicht passionate. Also ich weiß nicht, als ob die sich wirklich nicht mögen und am liebsten auch nichts miteinander zu tun haben wollen. Also wenn man sich nicht mag, dann kann man es hinkriegen, wir mögen uns nicht, Hassleidenschaft auf die Matte zu bringen und du fühlst das Knistern. Oder man mag sich überhaupt nicht und will mit dem anderen auch nicht arbeiten und dann fühlst du auch gar nichts knistern. So. Und es fühlt sich irgendwie an bei Punk und Rollins. Also viele mögen da auch was knistern fühlen. Also unsere Gefühle sind ja nicht der Maßstab. Aber ich fühle bei Punk und bei Rollins nichts, was diese Fehde angeht. Die machen das. Was ich gefühlt habe, war beim Comeback, wie Rollins sich aufgeregt hat, weil es vielleicht auch legit war, das weiß man nicht. Aber so die Storyline, weiß nicht. Obwohl der Anlass natürlich, der rote Faden ist da. Da kann man, finde ich, nichts gegen sagen. Definitiv. Main Event. John Cena gegen Logan Paul. Wir haben ja gesagt, was für Roman Reigns gilt. Also ein Match gegen Roman ist in der Phase seiner Karriere schon etwas Besonderes. Das muss eigentlich umso mehr für John Cena gelten. Der hat ja nur noch wirklich wenige Dates. Ich weiß gar nicht, ob wir schon bei einstellig sind mittlerweile, ob es 10 oder 9 sind. Also das ist nicht mehr viel. Kannst du mittlerweile an 2 Händen abzählen. Und einer von den Leuten, die übrig sind auf dem Weg nach draußen, ist Logan Paul. Logan Paul war bei Chris und mir nie wirklich oben. Er ist es bei mir auch jetzt nicht. Aber seine Aktie ist seit dem SummerSlam doch ein Stück weit nach oben gegangen und ich finde auch bei der SmackDown-Promo in Irland, das war jetzt nicht geil, aber es war okay, fand ich. Auch weil Cena da solide war, will ich mal sagen, solide unterwegs war. Das war schon nicht schlecht. Also was Cena da mit Logan Paul gemacht hat, das war eher gut, fand ich. Das war nicht promomäßig neu erfunden. Aber von wegen, hier, also Logan Paul wird der nächste WrestleMania-Main-Eventer sein. Er wird auch Champion sein. Aber du bist eigentlich nicht legit und so, die Fans fühlen das. Also das ist so, das war Cena Face Promo Standardversion 2, so ungefähr. Aber es war gut. Und Logan Paul hat es ordentlich mitgemacht. Und ich finde, Logan Paul wirkt im Promoduell mit John Cena nicht wie der kleine Junge von nebenan. Er wirkt wie der irgendwo auf der einen Seite ernst zu nehmen, da auf der anderen Seite trotzdem ein bisschen tollpatschig daherkommende Heel. Und ich kaufe es. Ich finde, er macht das nicht schlecht. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie das Match ausgehen wird. Wenn wir davon ausgehen, dass John auf sich gegen Brock geht, dann wird Logan Paul dieses Match nicht gewinnen. Dann wird John Cena das Match gewinnen. Oder Brock greift vielleicht ein. Mal gucken, ob Brock irgendwie rübergejettet wurde. Mal schauen. Klar, Logan Paul kann das Ding auch gewinnen. Dann kriegt er noch irgendwie so einen Stepstone. Aber ich glaube, Logan Paul ist es völlig egal, ob er dieses Match gewinnt oder verliert. Logan Paul freut sich, dass er gegen John Cena hier antreten darf und in die Story eingebaut wird. Das wird ihm gut tun. Es wird nicht so ausgehen wie mit Austin Theory. Ist jetzt schon ein ganz anderer Schnack, den John Cena da mit Logan Paul im Ring gemacht hat. Also bei Theory hat er ihn ja beerdigt, bevor Theory überhaupt irgendwas sagen konnte. Und mit Logan Paul ist das tatsächlich, also er bringt ihn schon ein Stück weit over. Das Match wird auch nicht schlecht, glaube ich. Logan Paul war auch im letzten Match gegen Jelly Roll der Faktor im Tag Team Match, der das Ganze wirklich in die höheren Sterneregionen gebracht hat, die Meltzer gesehen hat, Chris auch, ich nicht. Aber wo wir uns alle einig sind, ist, dass Logan Paul der MVP dieses Matches war. Und er wird auch gegen John Cena, glaube ich, sich den Arsch abzählen, um eine gute Figur zu machen, um John over zu bringen und einfach sich der Ehre bewusst zu sein, hier gegen Cena anzutreten. Und bei allem YouTube-Influencer-Stardom, den Logan Paul hat, weiß der das, glaube ich, schon einzuschätzen. Ja, er ist ja auch Wrestling-Fan und dann wird er an John Cena nicht vorbeigekommen sein in seiner Jugend. Und ich glaube, der weiß genau, was Stunde geschlagen hat und freut sich drauf und wird wirklich alles geben in diesem Match. Und deswegen, Chris, muss ich sagen, bin gespannt, was du dazu sagst, gucke ich mir gerne an. Für mich war, muss ich sagen, die Aktie über den SummerSlam sehr, sehr wichtig bei Logan Paul, dass ich hier reinfinde. Ohne den SummerSlam, glaube ich, hätte ich echt große Probleme gehabt. Und was Logan Paul im Moment ganz gut macht, der macht eigentlich eh das, was Becky Lynch macht mit den Fans, nämlich dieser wirklich schleimige Heel zu sein und auf sie einzugehen. Und das funktioniert. Also vor allem in Europa kaufen die Leute das, glaube ich, mehr als in Amerika. Und John Cena macht eben so John Cena Sachen. Der Theory-Vergleich fand ich sehr, sehr gut, weil es wirklich Tag und Nacht ist. Cena hat sich hier natürlich auch nicht zurück, also er hat sich jetzt nicht zurückgehalten, aber es war schon nicht das, was er kann. Haben wir bei Cody ja auch erlebt, ja. Wenn er will, dann kann er sich absolut, in die Undercard, befördern. Logan Paul, aber das, was ich ihm lassen muss, das nimmt er ja alles auch sehr gerne auf. Er liebt, er ist ja genau in seiner Rolle. Also das ist ja so, von dem lebt er ja auch abseits von WWE. Deswegen fand ich das gut. Die Promo war gut. Das, was ich auch sehr spannend fand, gab ja zwei Versionen auch vom Ende von SmackDown. Die erste wurde irgendwie gestrichen. Die habe ich noch live gesehen. Da hat offenbar der Schlag nicht gesessen, als Cena von Nick Aldis quasi abgelenkt wurde, und beim zweiten hat man es dann eben so gemacht, dass man es direkt vor der Kamera hatte. Das Thema, was hier für mich ein Problem ist, und für Logan Paul, er wirkt so ein bisschen als zwischengeparkt, weil wir auf Brock Lesnar warten, und das wird ja wohl auch der nächste Gegner werden. Das wird ja Wrestlepalooza sein und nicht Survivor Series, ja. Also ist das hier so zwischengeparkt, und ich glaube auch, also es ist, glaube ich, ziemlich egal für Cena. Ich glaube, er kann auch hier verlieren, und obwohl, ja, ein cleaner Loss wird es nicht, dann muss Brock eingreifen eigentlich, da gebe ich dir recht. Also er kann nicht hier clean verlieren, finde ich. Das wäre irgendwie so blöd, weil er hat ja schon eine Five kassiert. Ja, zumal Brock ja noch wartet, ne? Den musst du ja irgendwie dann heiß halten für Brock. Das ist es, genau. Und Logan, ja, ist auch egal. Also das beim SummerSlam war für mich unglaublich wichtig, dass die Heels gewonnen haben. Hier wäre es ganz gut, auf ihn einen Sieg zu holen, aber es bräuchte einen Eingriff schon, ja. Matchqualität bin ich nicht so, habe ich ein bisschen mehr Sorge. Ich habe so das Gefühl, dass Cena gegen Cody alles, was restlich war, übrig gelassen hat. Also ich fand das so ein gutes Match. Ich weiß nicht, das wird für mich immer besser. Und ich glaube, das war wirklich dieser One-Off, wo es nochmal funktioniert hat, weil ich werde die anderen Matches in seinen 2025er Jahren nicht vergessen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Logan Paul so mitgehen kann oder es tragen kann richtig. Also in der Lage ist er schon athletisch, aber bin da tatsächlich noch ein bisschen zurückhaltender. Dennoch, ich sag's mal so, dieses Match vor einem Monat hätte ich gar keine Lust gehabt. Wirklich gar keine Lust. Jetzt bin ich wirklich deutlich mehr drinnen und das war einfach so wichtig, wie er sich beim SummerSlam verkauft hat und auch hier in Irland. Deswegen kann man das schon machen. Ich bin gespannt, ob sie den Main Event kriegen. Also ich sag's mal so, wenn sie im Main Event sind, erwarte ich schon einen Lesnar-Auftritt. Bin ich nicht sicher, ob er sich zu gemütlich ist, um nach Frankreich zu fliegen, aber... Na, er hat ja nur ein paar Monate gar nichts gemacht, also das sollte er wohl hinkriegen. Ich denke mal, sein Private Jet wird sicherlich mehr haben als unsere Flüge, wo es ein Stück Schokolade und Wasser gibt. Also wird er das auch aushalten. Deswegen, ich bin gespannt, wo sie es hinpacken. Main Event glaube ich auch. Und wenn es Main Event ist, glaube ich an einen Brock Lesnar Auftritt. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich irgendwo auch auf dieses Match. Also irgendwie hat diese Preview mir doch wieder geholfen. Irgendwie ist das doch eigentlich gar keine so schlechte Card. Nee, die Karte ist gut. Da bin ich auch bei dir. Nur ich fühle vieles nicht. Also, guck mal, mit John gegen Logan habe ich wenig Probleme. Du hast mich aber jetzt auch ein bisschen bösgläubig gemacht, weil im Worst Case hat John jetzt erstmal nicht mehr so viel im Tank und Logan wird der Spot Monkey wieder. Ja. Das wäre ganz fürchterlich. Ne? Also es muss fließen. Und ich fand, hast du auch sehr schön gesagt, beim SummerSlam. Da war er dieser fast schon oldschool-mäßig arrogante Heel, der dann auch noch gewonnen hat. Und sowas kann was bewirken. Ja, wenn die so arrogant auftreten, dann auch noch gewinnen, dann nimmt man das gleich noch ein Stück ernster. Und das hat Logan Paul, finde ich, großartig gemacht. Also guck mal, bei Drew ist das schon wieder verpufft, ehrlich gesagt. Aber bei Logan, der zieht das durch. Und also wirklich cool wär's, du hast schon recht, wenn Brock kommt, ne? Und wenn Brock Cena den Sieg kostet, weil dann gewinnt Logan, Cena bricht sich keinen Zacken aus der Krone und Brock gegen Cena wird wieder heiß gemacht, also ist eh schon noch heißer, als es eh schon ist. Also ich glaube, das wird gar nicht so schlecht. Ich habe ein bisschen Angst vor Brock gegen John, ehrlich gesagt, weil also das wird nochmal, also da muss John echt einen guten Tag haben, wenn er gegen Brock bestehen will. Denn der wird ihn nicht nur streicheln. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war unser Ausblick auf Clash in Paris. Und wann ist denn das überhaupt? Samstag oder Sonntag? Das interessiert mich ja mal ganz kurz. Es findet am 31. statt und damit am Sonntag. Aber das ist ja gar nicht schlecht. Weil, das können wir ja gucken, Chris, ne? Ja, das ist für uns natürlich perfekt, ja, ja. Und und da geht sich top aus, ja. Ja. Müssen wir schauen, was wir da machen. Ob wir noch eine eigene Review machen und Rodek dann weiter wegschieben mit dem Wrestling-Quartett. Mal schauen. Irgendwas fällt uns schon ein, so machen wir es dann wieder ganz entspannt beim Wochenrückblick. Ja, das war's von der Preview, wie gesagt. Und wir machen jetzt gleich Pin or Kick-Out. Aber ich muss Chris kurz mal, ja, wie soll ich sagen, ich muss ihm mal so ein bisschen Honig um Bart schmieren. Wir haben ja letzte Woche gesagt, ja, super, oder uns wurde gesagt, ja, das war gut, dass Julian da war, der Zack Attack, der mal ein bisschen frischen Wind reinbringt, war alles so teilweise so langweilig. Und dann haben Chris und ich uns ja quasi für unsere Langeweile geschämt und waren ganz, ganz traurig. Und das Chris-Kätzchen hat sich schon wieder versteckt, weil es so eingeschüchtert war. Das passiert ja manchmal. Es gab viel positive Rückmeldung und insbesondere, das weiß Chris natürlich nicht, Chris kennt ja nur YouTube, insbesondere 3 auf Spotify und sie alle loben Chris in den Himmel. Und das richtig Coole daran ist, 2 von diesen 3 sind Mädels. Also Chris ist der Chicks-Magnet. Das sind Burner-Accounts von mir. Ach so, ja, dann verstehe ich jetzt alles. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist legit. Ich lese mal vor. Erstmal herzliche Grüße an Kati SCW. Sie sagt, ziehst dir rein, mein Freund, ich schalte nur wegen Chris ein. Ich liebe seine Entspanntheit in dieser ruhigen Stimme. Dazu der leichte Münchner Dialekt, das ist ein Wiener. Herrlich. Wäre ich ein Wrestler, dann dürfte Chris mein Paul Heyman sein. Also mehr geht nicht, Chris, oder? Vielen Dank. Das ist natürlich fürs Ego eine deftige Spritze. Ja, es geht weiter. Betty Baumann 69, großartiger Name, sagt, go Chris, go for it. Also auch eine namentliche Honorable Mention für Chris. Und dass Chris nicht nur beim anderen Geschlecht punkten kann, sondern auch beim gleichen, beweist unser Hermes-Hater, herzliche Grüße. Er hat gesagt, mir hat auch ohne Julian, der eigentlich immer gleich langweilige Podcast, Spaß gemacht. Chris auf die Eins. Also, das war hier mal, also, sag mal, Sieg auf ganzer Linie, würde ich sagen. Ui, jetzt muss ich erstmal das Ganze verarbeiten. Das habe ich nicht erwartet, ja. Also, gut, dass man mich nicht sieht. Die Bäckchen sind jetzt ziemlich rot, ja. Ja, das war, wie gesagt, Feedback aus der Spotify-Kiste. Bevor wir gleich mit Chris Pin or Kickout ein bisschen spielen, wollte ich nur mal kurz schauen, ob wir vielleicht Chris noch aus dem Board irgendwie auch noch vielleicht rote Bäckchen geben können. Also, mich hier würde ich Chris keines Wortes, sondern sagt nur was über Finisher. Das interessiert uns hier gar nicht, wir wollen Chris haben. DDP sagt Hallo und willkommen zurück. Chris, also er mentiont dich immerhin, aber er hat auch Zack und mich gementiont. Also das ist jetzt nicht so wirklich viel wert, muss man sagen. Er hat dann wie immer sehr viel geschrieben und auch wieder sehr fundiert, insbesondere AAA, dass die jetzt durch WWE doch viel von ihrer Individualität verlieren. Günther M. sagt, hat eine sehr interessante Frage gestellt. Beim Lesen eurer Beiträge kam mir die Frage in den Sinn, wieso es überhaupt noch so viele Promotions gibt, wenn WWE doch hier quasi eh alles aufkauft. Da gab es dann eine sehr spannende Diskussion zwischen DDP, mir, Günther, dem Hitman, und am Ende hat Jens dann den Knoten wie immer durchgeschlagen. Und das war's. Pasi Hasi, der Vierte, ist jetzt auch im Board. Wir kennen ihn aus YouTube, hat sich jetzt angemeldet und seinen ersten Post im Board auch gedroppt. Und deswegen sei er an dieser Stelle ganz besonders herzlich gegrüßt. Und ja, damit sind wir durch. Ach doch, einer hat mich auch lieb. Es ist tatsächlich Günther. Der hat gesagt, Andi, es reicht noch lange nicht. Relativiert's dann gleich. In meinem Alter ist man happy, wenn Dinge sich nicht ändern. Also das kann auch heißen, dass ich scheiße bin, aber er ist lieber froh, wenn die Scheiße konstant ist. Und deswegen bleibt es nur bei Lob für Chris heute. Und mit diesem Lob für Chris machen wir mit Chris auch weiter, der sich ja YouTube gekrallt hat. Und es gab, glaube ich, Millionen Pin-or-Kick-Out-Fragen. Ja, auf jeden Fall. Es gab da ein paar und die wollen wir heute durchspielen. Ich will nur schauen, dass ich hier keine vergesse. Ah, hier. Und zwar Chris Pieper. Bei ihm fangen wir an. Pin oder Kickout. Und wenn du bereit bist, können wir loslegen. Ich bin bereit. Also ich habe ungefähr noch eine gute halbe Stunde, weil dann muss ich leider weg. Aber dann haben wir auch wieder unsere 1,50 dann fertig. Also das geht sich aus. Das schaffen wir. Ja. Die Niederlage von Gunther bei WrestleMania 41 hat diesem mehr geschadet als Jey Uso genutzt. Pin! Deutlicher Pin. Da pin ich bis 5. Ja, Grüße gehen raus an Tap-Out, denn erstmal ist er ein feiner Kerl und zum anderen, also da könnte man Hunter eigentlich die Schulerfaller links und rechts um die Ohren schlagen für diese dusselige Entscheidung. Mann, lass ihn doch einfach pinnen. Dumm. Das war wirklich, ja, wenn ich mir jetzt anschaue, Jay und, ja, aber gut. Die nächste Frage. Ein letzter Run von Chris Jericho bei der WWE würde dem Produkt gut tun. Beides irgendwie gleich gut und gleich schlecht, hätte ich fast. Also, Kick-Out, das braucht das Produkt nicht. Ende aus Nikolaus. Also, Jericho wird zurückkommen, da bin ich mir ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz sicher. Was auch viel über viele aussagt, by the way. Aber es wundert mich bei Jericho null, muss man ganz deutlich sagen. Es wundert mich null. Das meine ich jetzt nicht negativ oder positiv. Jericho ist einfach Profi. Der macht das, wo es was abzugreifen gibt und wo er Bock drauf hat. Und für Jericho steht wirklich der komplette Wind auf WWE im Moment. Macht da auch null Hehl draus und es wird passieren. Ob WWE das braucht, es wird eine Randnotiz. Aber macht das Produkt besser, Chris? Nee, ich bin auch bei Kickout. Also für mich ist irgendwie Jericho einfach done. Ja? Und ich glaube, die Rangordnung wird auch relativ schnell dann in der Kartregion sich widerspiegeln. Aber ich glaube, wir haben da noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wie lang sein Vertrag noch geht. Aber spätestens nächstes Jahr, glaube ich, sehen wir ihn bei der WWE. Ja. Alleine, dass WWE sagen kann, wir haben ihn wieder. Allein deswegen werden sie ihm ein paar Groschen geben. Ja. Aber fürs Produkt, glaube ich, nicht Ausschlag. Ja, und fürs Ego, genau. Das Abschiedsmatch von John Cena sollte unbedingt gegen Edge erfolgen und WWE sollte alles tun, um ihn nach dem auslaufenden AEW-Vertrag zu verpflichten. Ich bin komplett bei Kickout eigentlich. Ich auch. Das Wort unbedingt macht es zum Kickout. Also man hätte darüber nachdenken können. Ne? Also wäre eine Option, die wäre vielleicht auch nicht so schlimm. Aber unbedingt gegen Edge. Jetzt müsste man fragen, warum unbedingt gegen Edge? Das wird mich nochmal... habe ich da irgendwas verpasst? Also die haben natürlich was miteinander zu tun gehabt, klar, aber... Ja, also sie hatten schon viele Matches, aber... Also ich weiß nicht, wie lange Edges Vertrag geht von AEW, aber das wird sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Und unbedingt, also, weiß nicht, wenn ich an John Cena denke, denke ich irgendwie an Randy Orton und das haben wir durch, ja. Ja. Wer sein letzter Gegner wird, boah, ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar sehr, sehr, boah, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich finde, man hat sie alle schon durch. Ja, ich glaube, alle hoffen auf Rocky, ne, aber das sehe ich no nicht. Chance. Vor allem sein Abschiedsmatch ist ja bei Saturday Night's Main Event, oder? Soll es wohl sein. Ja, gut, ja. Ist dann schon für mich. Aber das kann ich irgendwie auch nicht glauben, weil das ist doch nichts. Das wäre super enttäuschend eigentlich. Also, boah. Aber es ist in Boston, Massachusetts, deswegen. Ja, okay. Ja, gut, das ist ein. Also ich glaube, bei der einen South Park-Folge, wo Cartman und Kyle und Konsorten eine Wrestling-Liga buffen, die Folge fängt, glaube ich, auch an mit einer Fehde von Edge gegen Cena. Ja, tatsächlich. Und das, da, also wenn ich. Bitte schreibt's in die Kommentare, falls ich mich irre. Ich glaube, die Folge beginnt mit einem Promo-Duell zwischen Edge und Cena und das müsste ich nochmal verifizieren. Und das zeigt schon, dass da eben auch medienmäßig damals sogar im Mainstream-Bereich was wahrgenommen wurde. Und klar, aber nee, Edge und WWE, das fühlt sich auch nicht, finde ich, mehr. Also dafür hat man Edge auch nicht wirklich in die Karten gespielt bei seinem letzten Run. Ja, deswegen. Fühle ich nicht so ganz, aber ich verstehe schon, wo er hin will. Ja, ich auch. Ich auch. Keine Ahnung, also. Ja, mal sehen. Wir werden es dann mitbekommen. Für mich ein Kickout. Das nächste. Es sind gute Fragen übrigens. Sami Zayn sollte den Royal Rumble 2026 in Saudi-Arabien gewinnen und dann Cody Rhodes als Champion ablösen. Pin. Warum nicht? Ich bin auch so eher bei Pin, weil Sami ist ja in Saudi-Arabien eh mega over. Ja. Und um ihm einfach mal diesen einen Titel zu geben. Und ich glaube, Cody wird es auch sehr gern machen, das kannst du ja relativ. Ich glaube nicht, dass WWE es macht, aber ich bin, Nein. beim Spiel zu bleiben, bin ich bei Pin. Ja, die Frage war ja auch, ob man das machen könnte, sollte. Und ja. Das kann man, finde ich, auf jeden Fall. Es gibt übrigens, wie Chris eben schon sagte, ich bin da auch bei dir, es gibt 100 Gründe, warum das trotzdem failen kann, selbst wenn du es machst. Ne? Aber ich finde die Idee ganz süß, aber man wird Sammy so hoch vielleicht nicht pushen, aber wenn, dann da in Saudi-Arabien, das stimmt. Rusev sollte die Fehde gegen Sheamus gewinnen und dann ins World-Title-Geschehen eingreifen, weil Matches gegen Rollins, Punk und LA Knight einen gewissen Freshness-Faktor hätten. Ach, ich bin mal gespannt, ich warte auf dich. Also, ich muss sagen, der letzte Teil hat schon mich versucht zu bekehren, aber ich bin bei Kickout hier. Ich auch. Also, genau wie du. Der letzte Teil, okay, Freshness in Ordnung, aber ich kaufe Rusev diese Kartregion einfach nicht ab. Ja. Also, das hat man damals vergeigt. Er hat bei AEW zu sehr die zweite Geige gespielt, als dass er jetzt der Sache wirklich viel Pep geben würde. Deswegen bin ich auch bei Chris eher bei Kim. Ludwig Kaiser sollte als El Grande Americano overkommen und endlich einen Midcard-Titel gewinnen. Also, ich bin bei Pin. Ja, ich auch, aber er ist doch schon over. Deswegen. Also, ja, ich glaube, früher oder später geben sie ihn eh einen Titel von AAA, glaube ich. Also, ja. Wär ja auch geil, wenn dann irgendwann Chad Gable zurückkommt und wieder ein El Grande Americano gegen El Grande Americano. Also, es wird übrigens dann auch passieren, glaube ich. Ja, aber ich freue mich für TV Kaiser. Das ist echt gut. Ja, also es geht mir eigentlich nur um Ludwig Kaiser hier in dem Fall. Pin oder Kickout, The Rock müsste unbedingt MFT als fünftes Mitglied bei Wargames unterstützen, damit das Kräftegleichgewicht mit der OG-Bloodline wiederhergestellt wird. Übrigens, großes Pin, auch weil ich damals dich wegrätschen wollte, weil ich denn zustimmen wollte. Du hast gemeint, das Ungleichgewicht der beiden Teams bei Wargames ist insane groß. Und es ist zu groß eigentlich. Ich habe da im Nachhinein drüber nachgedacht. Eigentlich kannst du es so nicht bringen. Nee, und ich weiß jetzt gerade nicht, wie der User heißt. Vielleicht kommen wir noch drauf. Herzliche Grüße auf jeden Fall. Er meinte, alle reden bei der Series über Bloodline. Warum nicht vielleicht Vision gegen was weiß ich wen? Ja. Und da habe ich angefangen zu überlegen. Kannst du auch haben, ne? Dass du, also ich ganz ehrlich, ich vom Gefühl her bei der Frage würde ich auch sagen Pin, aber mein Realitätssinn sagt Kick. Die Realität ist hier no chance. Das wird nicht passieren. Rocky wird sich nicht dafür die Schuhe anziehen. Rocky geht in kein Wargames-Match. Also das wird nicht mehr passieren. Aber beim Spiel, um beim Spiel zu bleiben, unbedingt. Das Ungleichgewicht ist zu groß im Moment für das Match. Ja. Ilya Dragunov und Chad Gable verdienen nach ihrer Rückkehr einen Push und der Gewinn eines Midcard-Titels. Ja, gut, also verdienen ist so eine Sache, aber von der Qualität her bin ich auch bei Pin. Verdienen tun es alle, ne? Aber klar sind die gut. Aber ja, nicht unmöglich, aber boah, schwierig. Das Money in the Bank Leitermatch sollte wieder bei WrestleMania stattfinden. Weiß ich nicht. Ja. Nee, ich sag Kickout, weil das Money in the Bank Ding ist okay. Es ist okay. Ja. Als eigener Pin. Hättest mich vor 4 Jahren gefragt, 5 hätte ich deutlich Pin gesagt. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, bei Mania würde es trotz 2 Tage untergehen. Das befürchte ich nämlich auch. Ich glaube, es geht einfach unter. Ja. Wir hatten ja, was war es, WrestleMania war es 31 oder 32, wo Daniel Bryan IC-Champion gewonnen hat im Leitermatch. Das war ein gutes Leitermatch. Aber ich weiß nicht, ich fand auch irgendwie, ja, schön, aber weiß nicht. Deswegen, Ja, schwierig, aber ich bin auch bei Kickout. Ich bin ein bisschen bei Kickout. Also es ist so ein schwacher Kickout. Letzte Frage von User, muss ich ein bisschen raus, Chris Pieper. Der Vision ist deutlich schlechter als die Evolution damals. 1000 also Kickout bei null. Das würdige ich. Nee, Pin. Entschuldigung, also, was rede ich denn da? Die Frage schlechter, ist, ne? Ist schlechter. Frage ist durchgefallen. Frage ist wir beantworten nicht. Also, hui. Nee, Evolution, aber gut, ich darf das nicht mit meiner Nostalgie so ver, weil Evolution war für mich so das unglaubliche Stable, vor allem die Musik hat mir so gut gefallen. Deswegen, aber deutlich Kickout. Ja, Pin. Also genau, ich war auch verwirrt, also weil die Frage war so verwirrend. Evolution ist deutlich besser, das wollten wir damit sagen. Du sagst, wenn die Zeit presst, und wir kommen zu Amon Vargas, der hat eine Pin- oder Kickout-Frage gestellt. Und zwar, Pay-Per-Views wie Royal Rumble und Survivor Series verhindern durch ihre Gimmick-Matches, Wargames, Battle Royale, kreative Storytelling, da immer um diese Matches herum die Stories aufgebaut werden müssen. Kickout. Ich finde, das ist sogar extrem wichtig, dass das so ist. Ich bin bei den beiden Kickout. Pin wäre bei mir definitiv so Hell in a Cell TLC, weil die haben wirklich gestört. Das hat man bei WWE auch gemerkt, als das. Ja. Weil dann hattest du so dusselige Hell in a Cell Matches, so, weiß nicht, Mark Henry gegen Sheamus oder so. Das hat niemand gebraucht. Stimmt. Martin sage ich nicht. hat auch 4 Stück gestellt und zwar: Die Qualität der Matches hängt stark vom Producer und Writer ab. Boah. Bin mal gespannt. Lass mich überlegen. Nee, Kickout bin ich. Ich bin eher bei Pin. Also du tendierst eher Kickout, ich tendiere eher zu Pin. Ich glaube, es ist wichtig, weil du nicht gegen so einen Matchplan ankämpfen darfst bei WWE. Das machst du einmal und dann kriegst du auf die Fresse und bist im Doghouse. ich glaube, es ist so, wir können es beide nicht beurteilen, weil wir keine Worker sind, ne? Aber mein Gefühl sagt, es ist echt wichtig, was da so ausgelegt wird im Vorfeld. Ja, man hört ja immer hin und wieder so, Tyson Kidd ist ja da bei den Mädels, glaube ich, oftmals. Wie heißt denn der Sohn von Kurt Angle? Jason Jordan? Jason Jordan. Der macht ja auch viele Matches. Man hört dann irgendwie auch von Bobby Root. Keine Ahnung, für mich ist irgendwie schon noch wichtig, wer die Leute im Ring sind. Aber ja, nee, ich bleib der Kicker. Weniger Pay-Per-View, dafür aber jeweils 2 Tage würden dem Produkt besser tun. Puh, schwierig. Ich bin schon mal für weniger Pay-Per-Views, ja. Ich bin aber bei Kick-Out. Aber mir gefallen, weißt du, warum ich 2 Tage nicht fühle? Das hat nichts mit der Qualität zu tun. Ich finde 2 Tage sehr wichtig gerade. Aber ich schaff's mit meinem Leben nicht. Eben. Also wenn jetzt Rumble, Series, Mania, SummerSlam, wenn das Samstag, Sonntag ist, schaffe ich es nicht. Nee. Und das stößt mich ab. Deswegen bin ich, was werden das hier? Weniger Pay-Per-View dafür, aber 2 Tage. Ja, Kick-Out. Ich auch. Weil wenn du die Show am Tag, wo sie stattfindet, nicht gucken kannst, dann guckst du sie eben später. Aber wenn du 2 Tage nachholen musst, dann brichst du ab. Also da gibst du auf. Und das ist, da bin ich genau bei Chris. Also wenn man wirklich Wrestling-Fan durch und durch ist und vieles drum aufbaut, dann ist es vielleicht sogar sehr gut nachvollziehbar. Aber wenn du irgendwie noch ein bisschen was nebenbei am Laufen hast, dann bin ich auch voll bei Kick-Out. Weil das kriegst du nicht mehr eingebaut nachher. WWE könnte den internationalen Markt viel besser nutzen mit Pay-Per-Views, Marketing und Faninteresse. Ja, noch besser? Machen sie schon gut, oder? Ich wollte gerade sagen, die kaufen und verkaufen noch alles, was geht. Aber das Wort viel besser, ob sie es noch viel besser machen können. Nee, dann bin ich bei Kick-Out. Bin ich auch bei Kick-Out. Aber ich glaube, mehr geht immer bei WWE vor. Ja, ja. Die Laufzeit der Road to WrestleMania sollte länger sein und mehr Richtung einer Sportsaison gehen. Kick-Out. Wir haben jetzt ja schon genug Probleme damit. Ich bin so slightly bei Kickout, weil ich den, wenn es bei mir so, ja, Sportsaison. Aber die Idee ist geil, ne? Also, ja. Ich traue es aber Triple H Long Term. Slightly Kickout. Slightly. Nee, die Idee finde ich auch geil, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn du das richtig gut bookst, ne, dann kannst du sie auch locker ein paar Monate früher starten lassen. Ja. Das war mal Martin, sage ich nicht. Übrigens, ich werde mal die Kommentare alle überspringen. Ich hoffe, das ist für die Leute okay, dass wir das Spiel weiter spielen können. Ich habe hier Raffaele Di Ruvo, der hat gemeint, er hat eine Kick-Out-Folge, Frage gehabt vor 3 Wochen bei WWE in der Content-Ära. Ich habe dann nachgeschaut, aber lieber Raffaele, ich finde dich da nicht tatsächlich. Vielleicht ist das irgendwie rausgelöscht worden. Ich habe mehrmals gesucht, deswegen. Vielleicht bitte bei der nächsten Ausgabe nochmal stellen, aber er hat hier eine zweite. Und zwar, Geld zählt im Wrestling mehr als die Leidenschaft. Da sage ich Kick-Out. Also, für die Wrestler jetzt, oder? So habe ich es verstanden, Entschuldigung. Das ist ja, aber dann letzten Endes ja auch wieder fürs ganze Produkt, weil ohne Wrestler hast du kein Produkt. Also, ja, aber ich bin bei Pin, leider. Okay, erklär mal warum, ich erkläre dann meins, aber erstmal du. Einfach, ich glaube, meine Leidenschaft ist immer lässig und ich merke es bei den manchen Stories, dass ich dann mehr drin bin, weil Leidenschaft quasi das Skript schlägt. Aber ich merke auch, dass Geld eine tragendere Rolle spielt in diesem Business. Also, keine Ahnung, so Jericho, ein gutes Beispiel. Der kommt da jetzt wegen dem Geld zurück und nicht wegen Leidenschaft, sage ich mal. Oder CM Punk. Hat er auch oft gesagt, ich bin hier, um Geld zu machen und keine Freunde. Und Leidenschaft erkenne ich bei ihm auch nicht mehr. Punk 2013 und jetzt heilige Mama. Deswegen ein trauriges Pin. Würde ich gar nicht widersprechen. Also sehe ich komplett genauso. Wobei ich da eben nicht weiß, ob das dann wirklich Wrestling oder Sports Entertainment ist. Aber wenn man sich den Wrestling-Sport als solches anguckt, wenn du da keine Leidenschaft hast und in den, ich meine, wie viele werden nicht reich und berühmt und strugglen quasi die ganze Zeit rum, um über die Runden zu kommen, sind nachher banged up mit 40, 50 und sind dann auch irgendwie durch letzten Endes. Wenn du da diese Leidenschaft nicht hast und dich nicht dafür entscheidest, in kleinen Ligen vor kleinen Crowds anzutreten und was zu machen, dann wird Wrestling vor die Hunde gehen. Und dann kannst du auch bei WWE nachher nicht, wenn du es geschafft hast, möglichst viel Geld verdienen und die Leidenschaft an den Hut stecken. Also ohne Leidenschaft auf der kleinsten Flamme kannst du oben nicht den Sellout machen letzten Endes. Und deswegen war ich leicht bei Pin, weil du ohne die Basis nicht den Sellout hinkriegst. Aber ich verstehe auch genau, was du meinst. Denn nachher, wenn der Sellout da ist, geht's quasi nur noch ums Geld und darum die richtigen Verträge. Also Rocky ist auch ein geiles Beispiel, by the way. Also bei dem geht's auch nur ums Business. Aber der hat früher auch wie so ein kleiner Butcher angefangen mit seiner Illinois-Family da und hat sich hochgearbeitet. Und keiner weiß, wie es ausgegangen wäre. Na gut, er hat auch ein bisschen familiären Background, alles klar. Aber du weißt nie, ob du schaffst oder nicht. Und am Anfang steht immer die Leidenschaft. Das stimmt, ja. Das ist ein gutes Argument, ja. Also ich finde beides gut vertretbar, was wir da gebracht haben. Die nächste kommt von Norox, die finde ich eigentlich ganz sehr, sehr interessant. WWE sollte wie die Bundesliga eine Pause im Jahr einlegen. Kickout. Oh, wow. Also ich finde das einen spannenden Ansatz. Also fürs Produkt wäre es vielleicht nicht schlecht. Aber fürs Business keine Chance. Gut, ja. Also no chance, dass das passiert, aber irgendwie bin ich bei, ja, das Wort sollte. Vielleicht WWE sollte probieren. Also ich glaube, es wird dem Produkt wirklich gut tun, weil, ich meine, guck dir doch Fußball an, wenn die Liga Pause hat, über den Sommer sozusagen, ne? Die Leute drehen ja durch, wenn die Saison wieder anfängt. Die sind heiß, die wollen unbedingt und so. Wenn Fußball wie WWE nie aufhören würde, na gut, müsste man auch mal machen. Also vielleicht wird sich auch nichts ändern, man weiß es nicht, ne? Aber ich glaube, die Leute sind heiß. Oder auch eine Serie, ja, also was ich nur wieder Breaking Bad. Bevor dann die vierte Staffel damals anfing, alle waren heiß, weil man eben erstmal drehen musste wieder und sich neue Ideen machen musste. Und ich glaube, das wäre für WWE gar nicht so blöd. Ja. Ja, ich bin der Pin, ganz ehrlich. Jetzt nach deinen Ausführungen, so wie eine Serie, dann können sich die Creatives hinsetzen mal einen Monat, alles gut und schön planen, ohne Zeitdruck, dass morgen NXT kommen muss oder dass dann SmackDown kommen muss oder dass ein zweitägiger Pay-Per-View kommen muss. Ja. Ja, so Lucha Underground-mäßig. Ja, irgendwie auch, dass die sich auskurieren und dann kannst du ja, vielleicht ist dadurch dann der Draft, so wie im Fußball, so die Transferphase, kann man vielleicht wieder etwas besser erzählen, wenn du nicht hin und her wechselst, sondern wirklich dir treu bleibst bei einem Brand. Ich bin mal bei Pin, es wird nicht passieren, Finde ich gut. Ich bin trotzdem bei Kickout, weil dafür ist WWE einfach zu weit weg vom echten Sport, was das angeht. Dafür ist es zu sehr Zirkus-Manege. Ne? Aber sie arbeiten ja auch mit Staffeln. Also Triple H hat das ja auch gesagt, mit Mania endet eine Staffel. Ja, das sagt er, aber du hörst dann auch wieder, dass im September die neue Season startet. Also, da lache ich mich auch immer tot. Ja, die neue Season fängt an. Ja, wann hat die andere aufgehört? Ja, letzten Montag. Oh, ist ja geil, geiler. Ich fühle mich schon richtig, also Neustart. Das ist der Witz der Woche. Also, nach Mania, finde ich, da kann man die Story eher verkaufen, ne? Weil da passiert ja meistens irgendwas. Da kulminieren Storylines und so und dann geht's los. Aber es gibt ja keine Pause. Es geht ja immer weiter. Du bist ja wirklich in dieser Knochenmühle drin. Die hört ja nicht auf. Ich glaube, was cool wäre, wenn Mania vorbei ist, so 2 Wochen keine Show. Ja, das wäre für alle, glaube ich, gut. Weil du musst ja runterkommen erstmal. Du musst ja chillen. Wenn wir im Adrenalin sind von Tag 2, ist so 24 Stunden später geht schon halt die nächste Story los. Und das ist irgendwie... Du kommst da nicht runter. Es ist wie als wäre irgendwie Breaking Bad, würde es nie aufhören, sondern 52 Ausgaben einfach. Ja, und vor allen Dingen, was wollte ich noch? Zum Beispiel solche Runs wie Cody, der in so ein Loch fällt. Daniel Bryan, der 2014 in ein Loch gefallen ist. Das kannst du ein Stück weit auffangen damit vielleicht. Genau, weil, keine Ahnung, ich glaube, wenn man dann drauf wartet, was passiert, ich glaube, die Anticipation könnte wirklich durch die Decke gehen. Ja. So, ich hätte dann noch eine von Norox. Es sollten alle an einem Strang ziehen und sich nicht rivalisieren. Wie meint er das? Ich glaube, das sind so die AEW gegen WWE-Geschichten. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Wenn es so gemeint ist, ja, da sind wir jetzt ja fast in einer philosophisch anthropologischen Anthropologie, Bereich. Ja, schön wär's, wenn wir alle Freunde wären. Ich bleib mal bei der Kickout. Ich glaube auch, obwohl ich es gar nicht so einfach begründen kann. Also bei mir geht's einfach darum, ich glaube, dass einfach, klar, ist schön, wenn wir alle an einem Strang ziehen, auch bei WWE, AEW, aber ich glaube, so eine kleine Rivalität irgendwie sorgt halt dafür, dass dann solche Wechsel mit mehr Punch kommen. Also wenn Cody wechselt von AEW, WWE, wenn es davor hieß, Cody, voll nett eigentlich, geh halt dorthin, die Tür bleibt immer offen und wenn es von Tony Khan heißt, ach so, ja, dann geh halt zurück zur WWE, war ja auch deine Heimat, wäre es halt, glaube ich, nicht so big gewesen, wie es am Ende war. Stimmt. Ich glaube, er lebt eigentlich von dieser Rivalität. Dass er so groß geworden ist, liegt eigentlich an dieser Rivalität, oder? Ja, sonst wäre er immer noch Stardust. Schönen Dank auch. Ja, stimmt. Clemens Spiegel hat noch eine, aber ich weiß nicht, das ist keine Wrestling-Frage. Egal. Oder ist es? Wir können uns ja vorbehalten, nicht zu antworten. Oder ist es eine Wrestling-Frage? Keine Ahnung. Schiedsrichter sollten weniger Schauspieler sein und mehr Autorität ausstrahlen. Das würde ich als Ring-Referee interpretieren. Pin, finde ich übrigens, die habe ich tatsächlich zufällig mal letztens gelesen und schon ein paar Gedanken drüber gemacht, würde ich gut finden. Würde ich wirklich gut finden, wenn die Referees, hier Red Shoes bei New Japan, der da immer so seine Kasperle-Sachen gemacht hat teilweise. Oder unsere AEW, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die ich eigentlich ganz cool. Irgendwas? Genau, Audrey. Die ist auch manchmal mir ein Tick zu sehr da inszenieren gewesen. Wenn das so wirklich klassische Refs wären, wären wir so ein bisschen wieder im Sportbereich. Und das fände ich irgendwie wieder ganz süß, ehrlich gesagt. Ich bin auch deutlich bei Pin, weil im Moment, ich schaue mir die neuen Refs auch an, wie sie bei jedem Punch quasi so mitgehen und das Gesicht verziehen. Und irgendwie stört mich das. Also ich wäre auch dabei. Und ich wäre dabei, wenn man wirklich sie auch rauslässt. Also klar, Ref-Bumps, informier sie, klar. Aber ich wäre wirklich dafür, ihnen nichts zu sagen. Ist natürlich dann die Gefahr, dass jemand durchzählt und dann ist plötzlich LA Knight WWE-Champion mit einem random gegen Cody. Ja, das wäre natürlich geil. Ja, ich weiß nicht. Ich fände es geil, wenn man Refs einfach sagt, okay, das sind die Regeln. Du gehst die sowas von strikt durch. Du zählst, du disqualifizierst. Keine Ahnung, das wäre irgendwie ganz spannend. Wird natürlich auch nicht passieren, aber ich bin hier deutlich bei Pin. Ja, ich auch. Ich auch. Tatsächlich. Ja. Und früher war es ja auch mal so. War so. 80er und so. Da waren das wirklich. Die sahen auch aus wie Referees. So wirklich, wie man sich so vorstellt, im Amateurfußball, wie dann so ein Schiedsrichter da eben aussieht. Ne? Genauso sahen die da auch aus früher. Ich meine, das fand ich irgendwie auch ganz süß. Ich habe die Frage falsch verstanden, weil die Schiedsrichter in der Premier League sehr, sehr mega Schauspieler sind. Deswegen, also. Ist das so? Ja, nehmen sich das Rampenlicht mit dämlichen Entscheidungen gegen Arsenal. Ja. Ach so, ja, gut, okay. Das kommt doch an, wen man fragt. Ne? Also. Ja, aber das waren geile Fragen heute, Leute. Also Respekt, vielen, vielen Dank. Und deswegen sind wir bei YouTube mal durch. Ich weiß nicht, ob du beim Board noch was hast, beziehungsweise ob es zeitlich noch möglich ist. Board habe ich, glaube ich, auch durch. Und es passt auch ganz gut, weil ich jetzt tatsächlich auch gleich noch ein paar Sachen zu erledigen habe. Wir haben jetzt 1 Stunde 45, das ist ja auch in Ordnung. Also manche fordern immer 2, manche sagen 90 ist zu viel. Also wie man es macht. Und Chris, Schlussworte. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die ganz lieben Kommentare. Ich habe mir auch die anderen durchgelesen, ja, also keine Sorge. Und ich muss sagen, ich bin auf den Geschmack gekommen, deswegen gerne in die Kommentare, was ihr so geil an mir findet, okay? Und ich kann euch sagen, also ich kenne Fotos von Chris, also you ain't seen nothing yet. Deswegen, nee, gerne weitere Pin oder Kickout, das waren richtig coole Fragen, hat mega Spaß gemacht und ja, viel Spaß bei Clash in Paris, ist ja eine tolle Uhrzeit für uns alle und dann, je nachdem, wie es bei dir aussieht, vielleicht kriegen wir ja wieder eine zeitnahe Review hin. Das wäre gar nicht verkehrt. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank, alle, die zugehört haben. Jetzt ist ja der Sommer dann wohl auch mehr oder weniger durch und dann geht ja alles wieder in seinen gewohnten Bahnen bei uns. Und ja, Herbst und Winter sind zwar jetzt nicht so die tollen Jahreszeiten für Chris und mich, aber das sind zumindest dann, sagen wir mal, Wrestling-Jahreszeiten, wo man sich dann ein bisschen mehr vielleicht drauf freuen kann. Im Sommer gibt's ja tausend andere Sachen vielleicht. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Clash in Paris, freuen uns auf euch bei der nächsten Show. Und ja, das war's. Bleibt auf jeden Fall gut. Bleibt aber auch gesund, bleibt fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.